In Amerika? Hm? Ach, schon ziemlich geil. Schon ziemlich klasse. Und das ist irgendwie eine, weiß nicht, verwandte Stadt, so. New York. Ja, stimmt. Also ich meine, irgendwie schon größer. Nee, da sind viele Verwandte härter, auch. Drecker. Ja, so ein bisschen so, schneller, aber ne? Das ist irgendwie was anderes als Köln zum Beispiel. Machst du darüber halt irgendwas? Erzählst du was? Oder? Indirekt. Zur Sendung anfangen? Ist schon eine Minute nach. Du hast ja halt auch noch Musik, oder? Ja, ich würde mal hier noch so ein bisschen rumbasteln. Wisst ihr, ich muss meine Schuhe ausziehen, mich frei machen, so, wa? Ja, nochmal mit dem Deo-Roller unter die Arme. Ja, mach mal lieber, obwohl ich gehe, brauchst du ja nicht. Mach mal eine schöne Absage irgendwie. Kannst Absage. Du Sendung zusammenfassen? Oder? Sendung zusammenfassen, ja. Schwierig, warte mal. Wo ist denn dein Jingle hier? Hast du überhaupt sowas? Ja, der muss ich jetzt mal einnehmen. Achso. Willst du jetzt meinen Jingle werfen? Ja. Echt? Ich wollte jetzt deine Sendung anfangen. Ja, gleich voll anfangen. Wie hier nicht, Blue Moon. Wie, dann kannst du nur sagen, bis ich. Weil das Stück ist zu Ende. Ist blöd jetzt. Das Stück ist zu Ende. Ja, ist praktisch ein Sendeloch. Jetzt muss ich hier erstmal ein Ding rauswerfen? Ja, Johnny, da musst du ja was einfallen lassen, mal was erzählen. Sendeloch, na. Kann ja, soll ich dich beschreiben? Was? Nee, du musst irgendwas machen, was die Leute dranhält. Irgendwie erzähl was von früher. Von auch früher? Als du ja noch auf Marken hier ab und so, was? Als du deine kurzen Hosen geschissen hast. Hm? Naja, hast du kurze Hosen noch? Wenn es jetzt wärmer wird, trägst du kurze Hosen im Sommer? Überhaupt nicht. Obwohl deine Beine doch kommen. Ja, klar, also, Mensch, total geile Beine. Ich meine, ist sagen, nicht viel, aber. Kurze Hosen, irgendwie so entwürdigend. Das ist wie, wenn ich das nochmal anfügen darf. Ich weiß, interessiert keinen. Und jetzt die Frauenschaft dreht jetzt wieder durch. Aber das ist wie, wenn Männer im Sitzen pinkeln. Gibt nichts Schlimmeres. Kurze Hosen und im Sitzen pinkeln. Also, wenn du dein Klo selber sauber machen musst, dann pinkelst du im Sitzen. Ich hoffe, meine Freundin hört nicht zu, aber ich muss mein Klo selber machen. Ich pinkel im Sitzen und bin stolz drauf. Echt, ehrlich? Nicht überall allerdings. Nicht auf öffentlichen Toiletten. Oh, das finde ich ja groß. Warum nicht auf öffentlichen? Naja, weil erstens sind die meistens so, dass man sich da nicht hinsetzen will. Das ist das eine Problem, das ist eigentlich das größere Problem. Du hast mir gerade gesagt, dass man nur da im Stehen pinkeln darf, wo man selber sauber macht. Nee, das hast jetzt. Also, Mensch. Ist das das Thema deiner heutigen Sendung? Ja, du kannst hier oben den Knopf drücken und dann geht die Sendung los. Vielleicht darf ich du musst dir was einfallen lassen. Hier? Ja. Okay. 0331 für Potsdam 7481110. Yes, that is the sound created by. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend. Ey, der Typ überzieht immer vor mir. Das ist schon wieder 3:10. Das ist total fies. Da werde ich natürlich extrem in meiner Sendezeit beschnitten. Was soll ich machen? Kann ich auch nichts dafür. Außerdem ist du sowieso scheiße, nach Johnny immer Musik zu machen, weil der spielt eben schon immer ganz viele schöne Musiken weg, die man gerne selber spielen würde. Also ich jedenfalls. Aber andererseits geht's ja auch insofern, als dass Johnny ja eher ein konservativer Independent-Anhänger ist. Und also die Sachen, die so ins Seltsame, ins wir wollen, aber können nicht so recht, ins Avantgardistische, ins völlig abgedrehte hin. Dafür hat er ja keinen Sinn. Darum fange ich jetzt anders, als ich wollte, fange ich dann doch eher mit einer etwas abgedrehteren Nummer an. Die, ja, das ist ja eine tolle, das übrigens, was? Nicht Soul Caffeine, nee. Soul Caffeine wäre jetzt der stimmungsvolle Anfang gewesen. Das ist eine tolle an New York. Man kann da in den Plattenläden nicht in die Platten rinhören. Man muss die nach Aussehen kaufen. Und die Kapsel nach außen in den dann kommt da noch, wo drauf steht, for promotional use only, sale or other bla bla bla prohibited und zahlt auch noch $5 dafür. Ey, Sweet hat jetzt $5 gekauft. Da steht extra kostet. Drauf, dass du die nicht kaufen Ich könnte die für 40 Mark verkaufen. Du würdest jetzt, du wirst nicht gleich anflehen. Echt? Okay. Ja, hör mal drin. Das ist echt Pizzicato 5 auf Japanisch. Ey, Kinder, Kinder, Kinder, ihr seid echt Pavlovsche Hunde, ihr seid so ein verwöhntes Pack. Jetzt ruft natürlich keiner an, wo ich mich gerade Lust hatte, mit euch ein bisschen über Musik unterzuhalten, zu unterhalten. Genau zum Beispiel über diese wunderbare Platte, The Best of Shukichi Kina. Mal sehen, Ena ist ja da, mit dem unterhalte ich mich, dann haben die anderen eben Pech gehabt. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ach Gott, dann ist es doch nur ein Schüchterner. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was machen wir jetzt? Hey, hallo, schmeißen wir den raus, nehmen wir einen anderen. Ach nee, hier müssen wir den rausschmeißen. So, jetzt, Tag. Hallo, bist du da? Oh, ein etwas unentschiedener junger Mensch, Tag. Hallo. Jetzt bist du drin. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Kinder, Kinder, ihr habt echt Unglück. Hallo? Ach, das war ein Erfinder, der hat sich aber auch nicht allzu sehr getraut, weil Angst hat, er wird ihm Patent geklaut. Tag, wer bist denn du? Wie? Achso, ist der Blue Moon? Ja. Ja, sag mal, ich wollte gar nicht den Blue Moon, sondern ich brauche mal eine Nummer von Fritz. Irgendwie, ich habe da gewonnen in der wilden Welt. Und das war am 8. April. Und jetzt habe ich. Ey, darf ich dich unter. Gibt wenige Sendungen, bei denen man völlig falsch ist, dann, wenn man bei Fritz anruft und irgendwas will. Aber du hast genau die erwischt, wo du total falsch bist. Ja, ich bin jetzt auf Sendung, wa? Du bist jetzt voll auf Sendung. Ey, wo ist denn euer Pförtner? Der ist doch aber auch. Ja, der Pförtner steht hinter dem Mikrofon. Ach so. Ja. Hä? Hm? Ja, Tag. Hier ist der Pförtner. Wo wollen Sie denn hin, junge Frau? Wie? Ich bin keine Frau, ja, aber ist egal. Ich habe ja junge Frau gesagt. Eine junge Frau würde man doch sagen dürfen, oder? Nee, darfst du nicht. Was soll ich denn dann sagen? Ja, ich bin keine Frau. Baby? Ja, zum Beispiel. Sweetheart? Wie? Schatzilein? Ja. Mausi? Ja. Ja, wie nennt dich die Mutti? Mausi. Mausi, echt? Ja. Na, ich hab's wieder voll getroffen. Ja. Lass mich deine Mutti sein. Wie? Lass mich deine Mutti sein. Wie alt bist du, Mausi? Wie? Müsste ich ja wissen als deine Mutti. Wie alt bist denn du? Ich? 21. 21? Ja. Ey, da ist aber höchste Zeit, jetzt langsam ins Bett zu gehen. Ist 10 nach 10. Hä? Ja. So, naja. Du hast deine Mutti am anderen Ende. Wie? Hm? So, aber ab in die Falle. Da hab ich dich verwirrt, wa? Ey, nee, sag mal, du willst doch mal so eine Nummer rüber. Ey, ich werd ja jetzt nicht. Also, gib mir doch mal den jungen Mann, der mich umsonst mal abnimmt, wenn ich hier anrufe. Rufst du den immer an? Ja, nicht immer, aber. Ist das so ein toller Typ? Ist der so nett? Ich bin gar nicht nett. Nee, du, das hab ich schon gemerkt. Das ist ja keine Frage. Der Typ, den du da anrufst. Ja, der ist total nett. Echt? Nee, Der hat sowas in der Stimme. Ja. Oder? Ja. Und der ist, glaube ich, auch so um die Anfang 20. Ja? Und, ja, ist echt eine gute Partie. Ja. Ja, der kann kochen und ist einer der wenigen, die das Klo sauber machen. Ey, cool. Ist total geil. Ja, ist geil, was? Ja, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Wollen wir da trinken gehen? Ja. Wohnen. Ja, ja. Hör, ich muss arbeiten hier. An ihr wohnt der da drüben irgendwo? Nee, ich wohne nicht da drüben irgendwo. Ach, der? Nee, ihr. Ihr? Wer ist denn ihr? Ach so, der Sender, der steht hier in Babelsberg. Ja. Von wo aus rufst du denn an? Ich? Ja. Ja, aus Berlin. Na, ist ja toll. Ja, cool, wa? Ja. Ja. Soll ja eine große Stadt sein, Berlin. Ja, nee, so groß auch nicht, ne? Nee, von wo aus rufst du denn da an? Ja, aus Berlin. Na und da aber genauer. Ja, Zehlendorf. Naja, da ist Berlin aber besonders klein. Da hast du schon recht, dass es hier so eine große Stadt ist. Ja. Ja, was machen wir mit dem angebrochenen Abend? Habe ich schon gefragt. Das ist immer eine gute Frage. Und du hast die auch nicht richtig beantworten können. Wie machen wir jetzt überhaupt weiter? Ja, hä? Hä? Sag mal, gib mir doch mal diesen Partner da. Ey, ich kann hier nicht weitervermitteln. Das ist, du bist gewissermaßen an so einer Endstelle, heißt das, glaube ich, im telekommunistischen Deutsch. Endstation, ja. Scheiße. Jetzt ist voll, ja. Endstation Sehnsucht. Wie? Ja. Ja, sag mal, gib mir doch mal bitte diesen diesen Partner. Wie soll ich denn jetzt begreiflich machen, dass das nicht geht? Mann, Oder komm, sag, was ich machen soll, ich mach es. Ja, gib mir doch mal den lieben Mann da. Na, wo soll ich den jetzt hernehmen? Wie? Hier ist ja kein lieber Mann. Ich denke, der steht daneben. Ich ruf mal ihn. Johnny eben? Meinst du Johnny? Nein, der Typ, der sonst immer abnimmt. Der Typ, dann musst du weiß ich nicht. Ab und dann musst du erst mal eine halbe Stunde warten. Bleibst du mal einen Moment dran, dann versuche ich dir mal ranzuholen. Ja, aber wie ist eigentlich das Thema? Ach, das spielt jetzt ja keine Rolle. Ja. Mal kicken, ich rufe mal. Den Kollegen Prinzler vielleicht, ist der irgendwo da? Ach ja, das heißt der Pförtner. Was? Heißt der Pförtner da? Ach, der heißt nicht Pförtner, der soll mal rinkommen, der kommt jetzt auch mal rin. Also wenn du schon einen jungen Mann haben willst, der so um die 20 rum ist und der eine echt extrem gute Partie ist, dann gebe ich dir den jetzt. Ja? Gib mir doch mal bitte die Nummer, Schönheit. Hast du mich jetzt gemeint? Wie? Hast du mich? Mein dich. Echt? Ja, klar. Ach, das finde ich aber ziemlich nett. Ja, jetzt kommt ein junger Mann, der muss die Nummer haben. Ja, danke. Ist das nicht toll? Cool. Jetzt setzt der junge Mann nur noch die Kopfhörer auf. Der hat echt total rote Ohren. Der setzt die Kopfhörer auch nur auf, um die Ohren zu verbergen. Jetzt hat er ein Mikrofon offen und jetzt könnt ihr euch unterhalten. Der hat ja große Ohren. Ihr könnt mich jetzt raus. Nicht große, rote, habe ich gesagt. Rote, der weil der total aufgeregt ist. Rote ist klar, aber hat der auch große? Auch. Stehst du auf große Ohren? Ja, ich habe selber welche, aber scheiße. Das ist echt eine blöde Macho-Frage eigentlich, die du da eben gestellt hast. Ich? Ja. Wie waren die nochmal? Mausi, das weckt dir nicht nochmal sagen. Nicht, dass du weiterhin böse Macho-Fragen stellst. Mann, nee, Entschuldigung. So, jetzt frag deine Frage und dann ist Schluss hier. Mausi, hörst du meinen Vibrator in der Stimme? Wie? Aha. Ja, ja. Hier ist der Pförtner. Gib mir doch mal bitte eine Nummer irgendwie von Potsdam, da, wo ich mich da beschweren kann, dass ich mein Teil nicht bekommen habe. Na, versuch's doch mal mit 0331. Ja, wow, weiter. Wow, ne? Gut, ne? 7, 0, 2, 3, 3, ja, weiter. 7, 2, 1. 165. Wie 721165? Ja, da ist die Beschwerdestelle, stimmt. Okay, ist cool, danke, tschüss, ja. Ja. Tschüss. Ach, so einfach war das. Kick mal an, da mach ich so ein Theater, wa? Oh, gut, das war jetzt der junge Mann, der sich Thomas Prinzl nennt und der nachher wahrscheinlich wieder Kultnachrichten lesen wird, worauf ich mich schon sehr freue. Wie machen wir jetzt weiter? Man kennt ja, jetzt bin ich hier völlig durcheinander. Ich bin sowieso etwas schwer durcheinander. Darum würde ich sagen, spielen wir vielleicht erstmal eine Musik, ja? Jetzt spielen wir nämlich die Ami-Musik. Deswegen nur aus dem Ehengrund. Ich muss jetzt mal echt ein bisschen privatisieren, weil ich jetzt nämlich zum ersten Mal in meinem kleinen Leben in Amerika, im großen, großen Amerika war. Und das war schon ziemlich spannend. Und das hat aber leider den Nachteil, dass ich jetzt, glaube ich, 36 Stunden ziemlich unter auf den Beinen war. Das heißt, so richtig Konzentrationsschwierigkeiten habe, wie ich selber schon merke. Und dass wir trotzdem versuchen sollten, das Beste aus dieser Sendung zu machen. Und dass heute eine besonders große Verantwortung auf euch lastet, weil ich kann die nicht übernehmen, weil ich bin ja Jetlag. Hallo, wer bist denn du da? Hey, hallo. Ah, oh Mann, Kinder, ey, ihr seid auch Deppen. Hallo. Hallo? Ja, Tag. Tag, hier ist Pippa. Wer? Pippa, Philippa. Philippa. Ich habe jetzt bloß ganz schnell eine Frage. Was hast du die letzten 36 Stunden gemacht? Könntest du das mal so in 5 Sätzen schildern? Oh, letzten 36 Stunden, muss ich mal überlegen. Ich habe gelesen, ich war einkaufen. Was hast du gelesen? Ein Buch. Ach, echt? Nein! Ja, Kinder. Ja, ist echt Wahnsinn. Ja, das Jute nehme ich an. Na ja, klar. Immer. Ja, das, was an der Schrankwand steht wahrscheinlich. Na, das weiß man nicht, aber ja, ja. Hoi. Ja, ja. Ja, schön. Ja, und dann war ich noch Kaffee trinken. Kaffee trinken. So. Und dafür hast du, sag mal, für Buch, Kaffee trinken und was war das andere? Einkaufen. Dafür brauchst du 36 Stunden? Ja. Ja? Ich meine, ein bisschen Schlaf dazwischen. 5 Minuten Buch, 30 Stunden einkaufen. Oh, 5 Minuten? Ey, unterschätze mich aber wirklich. Und wieso die Stimmung? Die Laune? Super. Das Befinden, super, ja, echt? Ja. Also das ist ja schnell, dann kannst du ja eine prima Sendung werden. Ich werde mich mal schneller bei den anderen erkundigen, wie da so die Stimmung ist. Einverstanden? Ja. Ja, da hat Nee sagen nicht viel Sinn. Ja? Ja. Der Armleuchter hier im Radio sitzt am längeren Hebel. Mhm, na klar. Tschüss. Versuch deine gute Laune zu behalten. Ja, ja. Mhm. Hallo? Wer bist hier? Hier ist Kuttner. Hey, hier ist Reinhard. Ja, da haben wir uns wieder verwechselt, wir beten. Na, was hast du die letzten 36 Stunden gemacht? Ja, ich hab krank gemacht. Ach, das gefällt mir auch immer gut. Ja, kannst du mal eine Fernheilung machen? Nee, ich mache jetzt hier keine Fernheilung mehr. Ey, ich bin selber völlig erschöpft. Ich habe mit mir zu tun, klar. Keine was denkst du, welche Konzentration und Mühe mich das kostet, hier aufrecht zu stehen im Studio? Ja? Ja, ich würde viel lieber im Liegen moderieren. Was hast du denn für eine Krankheit? Ja, Grippe. Ach, das ist ja ansteckend. Ach, den schmeißen wir schnell raus. Tag, wer bist du? Ah, hallo? Hallo, Kuttner. Tag, hier ist der Sir Henry. Der Sir Henry aus Freiberg. Freiberg in Sachsen, bitte, ja. Freiberg in Sachsen, bitte. Sir Henry, was hast du die letzten 36 Stunden gemacht? Also ich hatte heute früh Geografieprüfung, Abi-Prüfung und habe deshalb gestern lernen dürfen. Aber hey, darf ich mal? Heute früh ist, sagen wir mal, ungefähr 12 Stunden her, ja? Heute früh, ja, das ist 12 Stunden her. Ja, gestern Abend lernen dürfen ist nochmal 12 Stunden her. Ja, nochmal. Sir Henry, welche Klasse sind wir denn? Na, 12, würde man ja, sagen. Ja, wie viel ist denn 12? 12 plus 12? Ja, 24, oder? Hm? Da bleiben wir jetzt noch 12 Stunden. Was hast du vorm Lernen gemacht? Naja, auch gelernt und Snakeboard gefahren. Und was? Snakeboard. Was ist ein Snakeboard? Das ist eine neue Entwicklung vom Skateboard. Da hast du zwei Standplatten und dazwischen eine bewegliche Achse, Längsachse. Ach so. Ja, und dann ist ja Freiberg, weil es so bergig ist, da lohnt sich das ja dann. Nö, das nee? Fährt man auf der Straße, also auf Parkplätzen oder sonst wo. Ach, nicht so, dass man Berg runterrast? Kann man auch, ja. Oder sich an Busse anhängt? Nee, das habe ich noch nicht probiert, aber zwischen Bussen durch geht schon. Ja? Ja. Habe ich, wenn ich gleich mal wieder privatisieren und anheben darf, in New York gesehen, wie sich an den Busse gehängt haben. Also ich habe es schon an Autos hier gesehen mit Inline-Skates. Ah ja. Und wie reagieren die Autofahrer da so? Ja, die huben ein bisschen, da zeigt man ein bisschen Peace. Ja, wenn man Pech hat, den sie erst, wa? Ja. Ja. Ja, warum? Ich meine, es geht eigentlich. Solange man ein bisschen aufpasst und nicht viel Verkehr ist, ist ja okay. Ja. Gut, und wie ist so jetzt das Befinden und die Laune? Ah, Befinden ist ja... Weil das war jetzt meine letzte schriftliche Prüfung und da habe ich erstmal 4 Wochen nicht. Wunderbar. Dann danke ich dir erstmal für diesen mentalen Zustandsbericht und würde schnell noch 3 andere fragen, ja? Ja, ich hoffe, dass es jetzt zum halbautomatischen Anruf beantwortet langsam los. Geht dann langsam über. Ja, du willst dich selber hören, ne? Nee. Nee? Ich weiß gar nicht, ob ich drauf bin. Ist ja schon so lange her. Ich weiß auch nicht, ob du drauf bist. Tschüss erstmal. Ja, okay, tschüss. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo. Hallo? Eine weibliche Stimme, da werden die Gespräche ja immer gleich länger bei mir. Mhm. Ja. Ja. Du merkst, ich versuche Zeit zu schinden. Wie heißt denn du? Bettina. Bettina, was hast du denn in den letzten 36 Stunden gemacht? Nicht gesund. Gesund? 36 Stunden hintereinander? Ja. Und jetzt liegst du da und blühst, wa? Stimmt. Echt? Mhm. Oh Gott, oh Gott. 36 Stunden. Mhm. Da ist die Laune jetzt eher weiter unten. Nö. Nicht? Nö. Ich werde mein Bestes tun, wa? Dann... Mann, bist du aber einsilbig. Da habe ich jetzt hier ein längeres Gespräch angekündigt. Ist aber extrem schwer zu führen mit dir. Ja, du könntest wie ein Ja sagen. Ja. Schön, wird doch noch ein Gespräch. Danke ich dir erstmal für deinen Anruf, Bettina, ja? Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Mei, oh mei, oh mei. Das ist doch Kinder, geht nicht so lange in die Sonne. Tag, wer bist denn du? Tachchen. Wer ist da? Tachchen. Tachchen. Tschüss. Unschöner Name. Tag. Hallo, wer bist denn du da? Hä? Erlan, ich bin Brill. Wer bist du? Brill. Brill, wer ist denn Brill? Brill ist ein Gott, ey. Ein was? Ein Gott bin ich. Ein Gott bist du? Ja, ja, ja, siehst aus wie ein Gott gerade. Nee, nee, du hast mich ja nicht gesehen. Ich habe Basketball gespielt die letzten 36 Stunden. Ja. Hintereinander? Ja, ja, nein, ich habe auch geschlafen. Also Basketball gespielt, geschlafen, Basketball gespielt? Ja, und gefrühstückt. Mann, oh Mann, nee. Nur bekloppt hier in der Leitung. Ey! Nee? Nein, ich bin nicht bekloppt. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Hast du ein Buch in der Nähe? Ja, ich habe viele Bücher, ich lese viele, so Basketballbücher und so ein Zeug. Hast du andere Bücher? Ja, habe ich auch, ja. Ey, meinetwegen, hast du ein Basketballbuch richtig griffbereit? Ja, Rare Air von Jordan. Ja, dann schlag mal Seite 48 auf. Ja, habe ich. Ja, echt? Coole Verarschung, was? Nee, ja, ehrlich. Ja. Das finde ich nicht schön. Du wirst gleich unter Beweis stellen müssen. Wenn du in Amerika warst, hast du auch bestimmt viele Basketballbücher, oder? Nee, es gibt schon noch Gegenden, wo man Basketball vermeiden kann. Ach so. Ja, in denen habe ich mich dann rumgetrieben. Na, das ist natürlich schlecht. Ja, immer mit so einer Papiertüte in der Hand. Seite 48. Ja, guck ich mir an. Schönen Abend noch, ne? Was? Nee, du sollst ja nicht gucken, du sollst mir mal einen Gefallen tun, bitte. Ja, bin ich ja dabei. Ja? Dann schlag das mal jetzt auf Seite 48. Ja und? Ist die links oder rechts? Ich guck mal. Ja, darum Moment. Bitte ich dich die ganze Zeit. Ja, ja, ich bin ja dabei. Ja? 48 ist links, ja. Ja, muss ja links sein. Ja, muss links sein. Ja, ja, weil die Geraden immer links sind. So, jetzt könntest du mal kurz vorlesen, dein Stück? Oh Gott. Fang oben an. Naja, als Kind habe ich niemals um ein Autogramm gebeten. Lies mal jetzt weiter. Ich muss nämlich mal kurz einen Moment raus und dem Kollegen von der Technik Bescheid sagen, ja? Ja. Aber mach echt, ja? Ja, ich hör zu. Was kann ein Name auf einem Stück Papier mir schon bringen? Andere Menschen können mich anspornen. Aber ich habe nie geglaubt, dass ein Name auf einem Stück Papier das kann. Obwohl ich Autogramme gebe, könnte ich mir nie vorstellen, selbst um eins zu bitten. Ich schätze, ich bin selbst sicher genug, um auf Autogramme verzichten zu können, die mich anregen sollen. Oh, reicht, ey. Noch Basketball in der Sendung. Reicht. Apropos Autogramm. Ja? Schick mir mal eins. Ja. Klar. Okay, schickst du mir seit 48, Chris, schick mir ein Autogramm. Nee, schlecht, kann ich nicht ausreißen. Na klar, kannst du wieder rinkleben. Nee. So, wir müssen jetzt erstmal schnell Schluss machen, jetzt kommt der halbautomatische Anrufbeantworter. Ja, einverstanden? Ja, schön. Ja? Tschüss. Ciao. So, die erste halbe Stunde haben wir rumgebracht, jetzt hören wir uns den halbautomatischen Anrufbeantworter von der letzten Sendung an, die sich ja um Osterunfälle drehte. hier nochmal quasi eine Summary, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Hier ist der halbautomatische Anrufbeantworter der Sendung Sprechfunk. Dr. Kuttner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, können Sie diese hier auf Band sprechen. Nach sorgfältiger Auswahl durch den halbautomatischen Anrufbeantworter besteht die Möglichkeit, dass diese in der nächsten Woche gesendet wird. Das Telefon. Es sollte ja um eine Osterkatastrophe gehen. Da gibt's eine ganz wunderbare Osterkatastrophe von Heinz Erhardt. Ein Ostergedicht. Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest Cornelia mich sitzen lässt? Das war noch nichts zu Ostern, jetzt hat sie mich abermals versetzt. Nun freue ich mich auf Pfingsten, nicht im geringsten. Ja, hallo Kuttner. Hier ist Bodo mal wieder und mir ist am Sonntag was ganz Dummes passiert. Bin nämlich morgens barfuß in die Küche gegangen und dummerweise mit dem Fuß am Kabel vom Gackelboy hängen geblieben. Daraufhin ist dieser vom Tisch geglitten und hat sich diese ganze heiße Suppe über meine Beine ergossen, worauf dann meine Beinbehaarung total versenkt ist und ich total beschissen wie ein gerupfter Pittiplatsch aussehe. Und ja, das war's dann eigentlich auch. Grandola Villa Morena. Also hier ist das Henry. Letzte Woche auf dem letzten, oder beziehungsweise diese Woche auf dem halbautomatischen Anrufbeantworter war einer zu hören, der sagte, dass er seine Kassetten von Kuttner anhören würde. Und wenn dieser Kerl vom 13. und 25. September 94 Aufzeichnungen hat, kann er mich bitte unter folgender Nummer anrufen. Für Freiberg 03731 67 648. Ich möchte, dass in der nächsten Woche diese Worte über den Sender laufen. Die Verunglimpfung des schönen Liedes Guten Abend, Gute Nacht finde ich unerträglich. Ja, hallo, hier ist der Nikola und ich wollte sagen, dass meine Osterkatastrophe eigentlich vor allem darin besteht, dass ich eigentlich gar keine so richtige Osterkatastrophe hatte. Ja, jetzt nochmal das Weitere Erzwerke und ich wollte dem halbautomatischen Anrufbeantworter nochmal zu der tollen neuen Telefonnummer gratulieren. Ich finde sie wirklich ganz prima. Also meine Freundin, die hat mit ihren Eltern nach Ostereiern gesucht und lehnte sich dann aus dem Balkon und fiel dann aus der Parterre raus und brach sich das Bein und liegt jetzt im Krankenhaus. Ja, einen habe ich noch. Wenn die Nonnen singen in den Klostern, dann ist Ostern. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Das stimmt, dieser Anschluss ist so gegen ab 11 erreichbar. Dieser Anschluss allerdings hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen Musik für das Herz, dann kommen die Nachrichten und dann geht's richtig los, dann werde ich das Thema verraten und dann können wir unter dieser Telefonnummer, die eben angesagt wurde, dann gemeinsam miteinander reden. Hier kommen erst nochmal Soul Carving mit Screenwriters Blues. Das ist so eine echte, richtige Ami Chevrolet Street Avenue Dingsda Nummer. Exits to freeways twisted like knots on the fingers. Jewels cleaving skin between breasts. Your Cadillac breathes 400 horses over blue lines. To make love to a model from Ohio whose real name you don't know. You spend on, and the radio man is speaking, and the radio man says women were a curse. So men built Paramount Studios, and men built Columbia Studios, and men built a Los Angeles. It is 5 a.m., and you are listening to Los Angeles. It is 5 a.m., and you are listening to Los Angeles. And the radio man says it is a beautiful night out there, and the radio man says rock and roll lives, and the radio man says it is a beautiful night out there in Los Angeles. You live in Los Angeles, and you are going to Reseda. We are all in some way or another going to Reseda someday to die. And the radio man laughs because the radio man fucks a model too. Gone savage for teenagers with automatic weapons and boundless love. Gone savage for teenagers who are aesthetically pleasing, in other words, fly. Los Angeles beckons the teenagers to come to her on buses. Los Angeles loves love. It is 5 a.m. and you are listening to Los Angeles. It is 5 a.m. and you are listening to Los Angeles. Build a screenplay about lovers who murder each other. I am going to Los Angeles to see my own name on a screen 5 feet long and luminous. As the radio man says, it is 5 a.m. and the sun has charred the other side of the world and come back to us and painted the smoke over our heads an imperial violet. It is 5 a.m. are listening to Los Angeles. It is 5 a.m. and you are listening to Los Angeles. You are listening. You are listening. You are listening. You are listening. You are listening. You are listening. Fritz Kurzinfo. Castor, in den nächsten 10 Jahren sollen nach Angaben der niedersächsischen Umweltministerin Griefern bis zu 150 Transporte mit hochradioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague in Frankreich in das Zwischenlager Gorleben gebracht werden. Gedenken. 6 Tage vor der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands ergab sich am 2. Mai 1945 die damalige Reichshauptstadt der Roten Armee. Aus diesem Anlass fand heute in der Berliner Gedächtniskirche eine ökumenische Friedensandacht statt. Sperrung. Aus Anlass des israelischen Gedenk- und des Unabhängigkeitstages wurden heute die Grenzen zum Westjordanland und zum Gazastreifen geschlossen. Offensive. Kroatische Truppen haben heute eine Schnellstraße und eine Bahnlinie in der Enklave der Krajiner Serben zurückerobert. Die UNO bestätigte, dass eine serbische Einheit kapitulierte. Sport. Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft in Schweden erreichten der Gastgeber sowie Finnland mit hohen Siegen das Halbfinale. Schweden gewann gegen Italien 7:0 und Finnland gegen Frankreich 5:0. Tennis. Beim Münchner Grand Prix Turnier unterlag Boris Becker in der ersten Runde Henrik Drakeman. Michael Stich gewann gegen den Peruaner James Uzaga. Wetter. Nachts klar, örtlich leichter Bodenfrost, morgen sonnig, 18 bis 22 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen, nur von der Grenze zu Polen in Frankfurt oder gibt es 12 Stunden Wartezeiten für Lkw und eine Stunde für Pkw. Fritz wünscht gute Fahrt. Alle anders, alle gleich. Fritz präsentiert das Europäische Jugendfest für Toleranz und friedliches Zusammenleben. Freitag, 5. Mai in der Stahlsporthalle Brandenburg. Diskussionen, Informationen und Musik. Mit Fresh Family, Bürger Lars Dietrich und anderen. Moderiert von MC Lücke. Das Europäische Jugendfest. Freitag, 5. Mai in Brandenburg. Präsentiert von Fritz. Mother song on the way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Oh, Kinder, das ist CD, ey. Ist das ein Eier, wa? Da springt sie. Aber das schützt euch jetzt nicht davor, dass man sie. So hört sich das an, wenn der Onkel die Platte sauer macht hier. Na. Das schützt euch nicht davor, Hendricks zu hören. Weil der wichtige Satz, der ist ja quasi der thematische Satz. Darum wird es ja heute nur gespielt. Hendricks wird ja sonst, entschuldigt, ich muss nur ein Mikrofon hochrennen. Der Prinzler ist so unerhört klein und wenn der sich nicht auf sein Leiterchen stellt, dann hängt das Mikrofon so, dass ich... Das ist ein geiler Geräusch, oder? Ich zieh mal ein bisschen hoch. Alter, hat was heillos Romantisches. Meine Stimme bricht. Ich bin selber total wieder beeindruckt von dem, was ich hier an Audioerfahrung im Radio zu zaubern verstehe. So, Hendricks, der liegt jetzt drin, der liegt drin. Weswegen habe ich den gespielt? Wegen dieses wunderbaren Satzes. There is no way out of here, said the Joker to the grief. Hört mal schön genau hin, hat nämlich genau mit dem Thema zu tun. Das gefällt mir auch nicht. Da war der irgendwie gleich, sag mal, also spinnt denn hier heute alle? Ich muss euch, glaube ich, ein bisschen mit Mikrofonknarren unterhalten. Warum fängt der denn so komisch an? Fängt der schon immer so komisch an? Jetzt hören wir nochmal genau auf den Anfang. Das glaube ich nicht, dass er so anfängt. Bei mir fängt er mal anders an. Das ist eine Ami-Platte. Zensiert. Echt, ist das hart. Jetzt ist er richtig. Jetzt, so fängt er an. Jetzt hört mal hin. Na, so muss er nämlich anfangen, ne? Das müssen wir gleich nochmal machen. So fängt er an. Das ist übrigens echt ein großer Anfang. Oh, ich höre so gerne. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey, das peinlich. Da ist das jetzt angebracht. Ostler, guck dich! Ja, echt. Der Ostler hört Hendrix. War, hört nichts von nix Ausweg, hört er da. Und was singt der gute alte Jimmy? Irgendein Ausweg muss es doch geben. Naja, die falsche Nummer zum richtigen Thema. Worum soll es heute geben? Ausbruchsversuche, Fluchtversuche. Hm? Schon verstanden? Sicher noch nicht, ne? Das ist mir auf dieser Amerika-Einfahrt eingefallen. Amerika ist ja natürlich ein Land der Bedrängten, der Freiheitssuchenden und auch der Bescheuerten. Und all die drei Kriterien braucht man, glaube ich, schon, muss man schon irgendwie zusammenkriegen, um wirklich einen Ausbruchs- oder Fluchtversuch zu starten. Die großartige, klassische Variante ist natürlich, er sagt zu ihr, ich gehe mal eben Zigaretten holen und dann kommt er nach 30 Jahren vielleicht wieder oder bleibt für immer weg. Das ist so ein Ausbruchversuch, darüber könnte man ja reden. Wenn jetzt also anonymer Zigarettenkäufer jetzt unter den Radiohörern wären, dann würde ich Sie doch ganz herzlich bitten, hier anzurufen in Potsdam, die 7481110. Ansonsten gibt es natürlich auch Fluchtversuche, die vielleicht bis Oranienburg-Teltow oder Ludwigsfelde reichen. Die sollen hier auch nicht unter Wert verkauft werden. Darüber können wir uns auch unterhalten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch ganz unterschiedliche Art und Weise zu versuchen, aus seinem Leben auszubrechen. Man kann sich einfach die Haare schneiden, man kann eine Rockband gründen, man kann einen Bauchtanzkurs belegen. Wer so eine Art versucht hat, sein Leben zu sprengen, auszubrechen, der sollte dann hier anrufen. Die Nummer habe ich eben gesagt. Und damit ihr noch ein bisschen Überlegungszeit habt, ich weiß, das ist immer ein bisschen nervend, wenn der Typ immer nur quasselt im Radio und wenn er immer nur bescheuerte Musik spielt. Aber ihr braucht die Überlegungszeit. Ich mache die Sendung seit 3 Jahren. Ich kenne euch, liebe junge Menschen, die ihr da vor den Radiogeräten und die ihr an den Telefonhörern hängt. Ihr braucht, weiß Gott, Überlegungszeit. Lasst euch jetzt in den folgenden 2 Minuten weit einfallen. Auf dem einen Ohr lasst ihr euch in den folgenden 2 Minuten weit einfallen. Auf dem anderen Ohr hört dazu. Das ist ein großartiger Research-Sampler, der heißt Incredibly Strange Music. Das ist natürlich Musik, die mir zutiefst aus dem Herzen spricht. Und wir hören jetzt hier den gleichermaßen unbekannten wie begnadeten Bob McFadden mit The Mummy. Na, genau, ich bin nicht fertig, jetzt aber. Hey, nicht erschrecken. I'm a mummy. I scare people. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. I was born 1,959 years ago. My daddy was a mummy too. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. I don't try to scare people. I really came back to life to buy a copy of Cookie Cookie, lend me your comb. But people run from me. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. I wish there was somebody somewhere who wasn't afraid of me. Oh well. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. That's cool. I'm a mummy. You mean you're a mother? No, I'm a mummy. I'm a beatnik. People are afraid of me. Yeah, I'm hip. I was born 1,959 years ago. Oh yeah? Like, that's a long gig. Where can I buy a copy of Cookie Cookie, lend me your comb? Ooh, man, I don't dig that jazz. You know, Brubeck, Shearing, Modern Jazz Quartet. I'm a mummy. Man, you gotta walk through. Aren't you afraid of me? Aren't you gonna scream? Oh, yeah. Like help. Tja, my daddy was a mummy too. Oh, he was gorgeous! Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hey du, was du meinst? Ja, hallo. Ja, sprich hier fest ins Mikro. Ich wollte sagen, ich würde gerne vom Thema abhauen. Du würdest vom Thema abweichen? Ich würde vom Thema abhauen. Wovon? Von Heme, von der Heme? No? Mensch, Kinder, rufen Sie heute alle nur aus dem Süden unseres wunderbar erweiterten Deutschlands an? Ja, aus der östlichen Stadt Deutschlands, nämlich Görlitz. Görlitz? An der Grenze hier. Görlitz ist auch immer so ein klasse Dialekt, wa? Ja. Erkennt man, die Görlitzer erkennt man irgendwie mal sofort. Finde ich aber prima. Ja, finde ich auch. Und du würdest da jetzt gerne abhauen. Also du artikulierst jetzt eigentlich nur so einen Fluchtversuchswunsch. Ja. Wie alt bist du denn? 16,5. Oh. Und 17. Und noch nie so Ausbruchversuche unternommen? Naja, nachts in der Kaserne rumgegeistert. Das klingt eher nach Einbruch. Nee, das nicht. Nee? Wir haben da so ein Treffen gewonnen und da sind wir nachts um 3:30 in der Kaserne rumgegeistert. Da, ihr habt ein Treffen gewonnen? Warte, bei der Bundeswehrlotterie oder was? Bei der Bundeswehr, 3 Tage. Ach echt? Ja, war geil. Und da wart ihr 3 Tage da in der Kaserne? No? Und war geil? Ja. Mann, Görlitz hat ja wirklich wenig zu bieten, dass man junge Menschen da mit einem Besuch in der Bundeswehrkaserne glücklich machen kann. Ja? Ja? War cool, ja. Brandenburg, ey, drück dir die Daumen, vielleicht kriegst du noch mal eine Einladung vom Bundesgrenzschutz. Oder gibt's da Transportpolizei, gibt's ja nicht mehr, wa? Die waren ja auch immer cool drauf, die Jungs. Aha. Ey, das ist so scheiße, jetzt in Görlitz zu wohnen, wa? Ja, und man kann keinen Ausreiseantrag mehr stellen. Ja, also... Da bin ich auf dem Ja. Wa? Ja, wie heißt denn die nächste Großstadt? Nächste Großstadt? Hohenbulsch. Hohenbulsch? Was kostet eine Fahrkarte dahin? 1,20. 1,20? Nee, ey. Quatsch. Also nächste Stadt, das weiß ich nie. Echt, tut mir leid. Du bist ja auch noch nie... Also bist auch, sagen wir jetzt, bis auf die Bundeswehrkaserne. Bist du noch nie aus Görlitz rausgekommen? Ja klar, also schon. Die halten... Ja, immer nach Mallorca. Aber ansonsten halten sie euch dann mit Mutti und Vati? Nicht? Nö. Nee, ich hab den Eindruck, dass sie dich da ganz schön unter Verschluss halten. Ja, bloß mit der Mutti. Bloß mit der Mutti. Ja. Aber doch Mallorca. Nö. Fuerteventura. Ja, in Österreich, weiß ich was, der ganze Ach, Schmerz. Echt? Ja. Das verstehe ich ja immer nicht, was die Leute in Schwarzwald zieht oder nach Österreich. In Schwarzwald? Das war nee, aber so Menschen wie deine Mutti, kannst du mir das erklären, warum ihr nach Österreich fahrt? Also, das interessiert mich jetzt wirklich. Jetzt? Für Mallorca. Also, ich glaube, Österreich ist teurer als Mallorca. Finde ich auch. Na, ja, finde ich auch. Ich wollte jetzt nicht, dass du das findest, sondern das ist so. Also Österreich ist so geiler. Ja, ob's geiler... Ach, Österreich ist geiler. Ja, wenn man bei Regen auf dem 2000er sitzt und die Bergwacht kreist mit dem Hubschrauber um ihn. Oh ja, stelle ich mir toll vor. Ja, das ist cool. Fast so gut wie ein Besuch in der Bundeswehrkaserne. Hm? Fast so gut wie ein Besuch in der Bundeswehrkaserne. Nee, das Mann. Sag mal, irgendeine größere Stadt muss in der Nähe sein. Wie wär's mit Dresden vielleicht? Ja, Dresden so. Ja, was kostet da eine Fahrkarte hin? Ja, weiß ich nicht. Tut mir leid. Ey, vielleicht sparst du einfach ein bisschen Taschengeld ein Vierteljahr und setzt dich ab aus Görlitz. Du musst da wirklich raus. Du verblödest. Oder trägst, also entweder du verblödest oder trägst in 2 Jahren Uniform. Oder betet, was ganz besonders wahrscheinlich ist. Na, meinen Wehrdienst mache ich vielleicht, aber sonst verblöde ich nicht dort. Bist du sicher? Ja. Ja? Jetzt hast du ja schon fast den ersten Schritt geschildert, habe ich den Eindruck gehabt. Ja. Ja? Ja, dann ziehe ich vielleicht nach Brandenburg dort. Kennst du Senftenberg? Oh, Senftenberg. Ich selber war noch nicht da, aber ich glaube, das ist echt eine total geile Stadt. Ja, und dort in der Nähe ist ein kleines Dorf. Hallo, Guteborn. Hallo, Guteborn. Ach so, hallo, ihr hört jetzt nicht zum Namen, sondern jetzt hast du mal einen Ort gegrüßt, ja? Ja. Das finde ich ja auch toll. Also wenn, das würde ich ja heute freigeben. Man darf heute Orte grüßen. Der Ort ist geil, also. Ja? Ich finde es viel besser, als wenn immer Leute gegrüßt werden. Alle Orte, die mich kennen. Ich grüße alle Orte, die mich kennen. Cool. Wie hieß das Dorf? Guteborn. Guteborn. Und da zieht's dich hin? Ja. Ey, gib dir Mühe. Lass dir von deiner Mutti einen Kuchen schicken, in dem eine Feile eingebacken ist. Ja? Und dann nischt wie weg aus Görlitz, ja? Okay. Na, hallo, Guteborn. Ich wollte noch was fragen. Wie kommst denn du zum Studio? Wie soll ich denn da hinkommen? Mit dem Auto? Jetzt frag ich nicht, ob ich hier irgendwie diese 50, 180 Kilometer mit dem Skateboard zurücklege. Weil ich war letzten Dienstag bei euch im Studio. Muss toll gewesen sein. Ja, es war geil. Ich habe einen lieben Erik getroffen, hat mir ein Autogramm gegeben. Und ich habe einen Typen auf dem Fahrrad getroffen. Ja. Der hörte sich an wie du. Hat auch lange Haare. Das war so ein kleiner Steller. Nee, einer auf dem Mountainbike mit einem Freund irgendwie. Mit einem Freund auf dem Mountainbike? Nee, wenn ich Mountainbike fahren würde, dann würde ich es immer alleine machen. Na, oder wenn der andere treten würde, dann würde ich vielleicht auch zu zweit auf dem Mountainbike fahren. Ja, das wäre auch cool. Ja. Komm relativ schnell hier hin. Gut, ist die Frage beantwortet? Ja. Ja. Tschüss. Und, nee, warte mal, was war? Ja? Ja, sag mal hier, Irmet und Götz Butze, die sollen mal wieder anrufen und ja, so. Ja, mach ich. Den Typen. Okay. Kannst du mir die Nummer vom Automatischen geben? Warte mal, der ist ja jetzt noch ja nicht präsent. Wie heißt denn die? 721 3947 heißt die dann. Vom Halbautomaten. Ja. Aber der fängt erst so um 11 an oder in einer Viertelstunde fängt er erst an. Was war die letzte Zahl? 3947. 721 okay. 3947. Hallo Robert in Gutebauern. Ach, ich glaube, ich habe hier eben internen Anruf gekriegt und bin nicht rangegangen. Ich glaube, da hat der Chef angerufen. Der hat sich hier vielleicht jetzt darüber mokiert, dass ich, sagen wir mal, Senftenberg ins Lächerliche gezogen habe. Ja, bei euch im Studio war es cool. Also ich habe mir das größer vorgestellt. Ja, ich stelle mir das immer noch größer vor. Das ist die einzige Möglichkeit, hier 3 Stunden zu arbeiten. Hallo Robert, schreib mal bald. Tschüss. Ey, du solltest du sollst Orte grüßen. Nicht Robert, tschüss. Jetzt ist er aber raus, der Kerl. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Sandra. Sandra? Ja. Na, wir sind doch auch noch jünger, oder? Wie bitte? Wir sind doch auch noch jünger. Naja, ich weiß nicht, ob... Ja, wenn wir beide zusammenlegen, sind wir 50. Ach so? Mhm. So alt bist du schon, ja? Ja. Sag mal, bist du echt noch einstellig? Dann habe ich mich jetzt doch verrechnet. Nein, ich bin nicht einstellig. Bist schon zweistellig? Ja, ich bin schon zweistellig. Ja? Ja. Schön. Ja? Und auch schon mal die Haare gefärbt und so? Wie bitte? Auch schon mal die Haare gefärbt? Ja, ich habe auch schon mal... Nein. Und die Frisuren kosten schon mehr als 60 Mark? Wie bitte? Die Frisuren kosten schon mehr als 60 Mark? Nee, eigentlich. Da macht so ein Trocknermesser-Formschnitt nicht mehr? Nee. Nee, siehst du? Naja, dann bist du wirklich zweistellig. Ja, ich bin zweistellig. Wie ist denn so zweistellig? Schon lange? Ja, schon lange. Echt? Ja, schon seit 9 Jahren bin ich schon zweistellig. Soll ich dir was sagen? Ja. Das dauert noch eine ganze Weile mit dem zweistellig. Mit dem zweistellig? Ja, ja. Das verändert sich jetzt nicht mehr so schnell. Ach. Von einstellig zu zweistellig geht relativ schnell. Ja, das geht relativ schnell, aber... Lass mich schätzen, ungefähr 10 Jahre vielleicht, ja. Aber von zweistellig auf dreistellig, ich gebe mir auch schon verdammte Mühe, aber das ist echt hart. Das ist wirklich hart, also ob wir das überhaupt nochmal erleben werden. Ach, das kriegen wir schon noch hin. Meinst du? Naja, klar. Gentechnologie, Klon, zack, zack. Ach, hör bloß damit auf. Ja? Ja. Du hast ja aber auch einen Namen. Ja, Sandra ist mein Name. Sandra ist dein Name? Ja, Sandra. Henze. Ja. Lachst du immer über deinen Nachnamen, wenn du den sagst? Nee, ich lache eigentlich nicht über meinen Nachnamen. Über wen hast du dann jetzt gelacht? Ist da noch jemand im Raum, über den man lachen könnte? Ja, über den kann man auch lachen. Hast du über mich gelacht? Nein, ich habe nicht über dich gelacht. Ich lache höchstens, wenn, dann höchstens mit dir. Das ist schön. Ja, das und ist schön. Über wen könnte, vielleicht kann ich auch über den lachen? Nee, ich glaube nicht. Den du da im Raum hast? Nee, über den kann man nicht lachen. Du hast aber gesagt, über den könnte man auch lachen. Ja, wer ja, ist denn das? Sag jetzt nicht eine Zimmerpflanze. Nee, keine Zimmerpflanze. Das Radio. Das Radio? Das Radio, ja. Und Cashman Percy. Und was? Cashman Percy. Was ist ein Cashman Percy? Eine Band. Echt? Ja. Glaube ich nicht. Doch, eine ziemlich gute. Du hast jetzt eine Band im Zimmer bei dir? Nee, eine Band nicht. Was denn? Na, das Radio. Du hörst jetzt einen anderen Sender? Nein, ich höre Fritz. Na, ich bin doch aber nicht Cashman Percy. Nein, aber wir sind doch irgendwie da eben drauf gekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Du hast doch irgendwie was gefragt und da hab ich gesagt, weiß ich auch nicht. Cashman Percy. Du hast völlig aus heiterem Himmel Cashman Percy gesagt. Ja, da weiß ich auch nicht. Aber dafür kann ich doch nichts. Nee, na, ich ja auch nicht. Wenn ich, weiß ich auch nicht. Na, aber wie kommt denn jetzt Cashman Percy in dein Zimmer? Wie bitte? Wie Cashman Percy in dein Zimmer kommt? Naja, die Kassette habe ich zu mir Geburtstag geschenkt bekommen. Ah. Von der Band. Ach, spiel doch mal an kurz. Seht ihr das? Nee, ich glaube, das geht nicht. Warum nicht? Nee, das geht doch nicht, weil wegen Rückkopplung oder irgendwie sowas. Na, wenn du das spielst, dann kann das doch ja nicht koppeln. Ach so, nee, ich kann das jetzt nicht spielen. Ich kann doch die Musik nicht nachspielen. Ich kann doch nicht mal ein Instrument spielen. Nee, aber du kannst die Kassette einwerfen. Nee. Na, glaub mir, man kann so eine Kassette einwerfen, dazu sind die da. Und wenn man Glück hat, dann hört man Cashman Percy. Ja, ich weiß das nicht, aber jetzt geht es nicht. Warum denn nicht? Ich fasse nicht. Ja, ich fasse es auch nicht. Sag mal, du bist doch einstellig. Nein, ich bin... Ach komm, Kutner, das ist unfair. Ich bin wirklich nicht einstellig. Ehrlich? Nein, jetzt hast du mich aber gekränkt. Du sollst deine Zuhörer halten und nicht verscheuchen. Nee, langsam krieg ich echt den Eindruck, man muss sie doch ein bisschen verscheuchen auch. Nein. Na, rat mal, warum ich hier mal so mit den Armen wedel. Ach so? Ja. Das sehe ich ja nicht. Naja, sei froh. Nee, ich bin ja... Du kannst froh sein. Ich bin unfroh, dass man das jetzt nicht sieht. Ach so. Leg doch mal ein. Nein. Ach man, leg doch mal ein. Nein. Ach man, sei doch mal nicht so. Oh, mach doch mal. Oh Mann, das geht wirklich nicht. Oh, mach doch mal für den tollen Typen am Radio. Oh, nee, ich bin auch. Oh Mann, da will auch mal Cashman Curse hier. Gerade so schön auf Sendung. Wie heißt die Cashman Curse? Du schneidest dich mit, wa? Ja. Ah, wollen wir uns das Bede mal zusammen anhören? Das geht? Das geht, klar. Und wie? Naja, wir machen jetzt, wir beenden jetzt formal das Gespräch. Aber ich denke, Sie wollten eigentlich, ich verstehe ja nicht, ich rufe hier an und rede vielleicht schon seit... Ja, ich merke schon, dass du ja nicht verstehst. Lass, überlass das Verstehen mal mir und mach mal einfach jetzt, was ich sage. Okay. Ja, jetzt, doch, sonst sage ich überhaupt nichts mehr, dann ist einfach so Schluss. Und so haben wir noch ein bisschen Spaß miteinander. Na, oder ich lege Cashman Percy ein. Nee, erstmal, wir wollen, müssen mal schnell noch ein Stück hören. Ich würde gerne mal reinhören in unser Gespräch. Interessiert mich ja auch brennend. Ich denke, ich soll Cashman Percy nehmen. Nee, kick mal, es gibt doch überall so Sendungen, was vor 40 Jahren geschah, ne? Wie bitte? Kennst du die, so eine Sendung, was vor 40 Jahren geschah? Na, ja, so vor 40 Jahren oder früher war alles besser. So eine Sendung im Fernsehen laufen die immer. Ja, das war ja? Und wir machen jetzt mal im Radio, was vor 10 Minuten geschah. Oh, Mann, einverstanden? Nee. So, doch, pass auf, die Gespräch ist jetzt zu Ende. Wir sagen mal bitte Tschüss, aber du darfst nicht auflegen. Naja, und was soll das? Wirst du gleich sehen. Na gut, dann mach ich das. Pass mal auf, ich sag erstmal Tschüss. Wir müssen erstmal Tschüss haben. Wir müssen das Gespräch, damit deine Kassette in den Ende hat. Sonst ist es natürlich blöde mit dem Gespräch. Ach so, rausreißen ist natürlich blöd. Ich sag Tschüss, du sagst Tschüss. Ja, und dann drückst du auf Stopp. Und dann lege ich dann spult sie erstmal das aufgenommene jetzt ein Stück zurück. Dass wir uns das mal gemeinsam anhören können. Naja, dann machen wir das. Vielleicht den Anfang. Wir müssen aber Tschüss sagen, damit deine Kassette in den Ende hat. Ja, okay. Ey, Sandra. Ey, Kutner. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen. Tschüss. Tschüss. Sandra, das war aber ein tolles Gespräch mit dir. Ja. Das hat mir auch eine Menge gegeben. Ja. Ja? Nicht. Und ich, wieso nicht? Nee, mir hat es überhaupt nicht gegeben. Na klar, du weißt jetzt den Unterschied zwischen zweistellig und dreistellig. Nee, nee, das wusste ich nicht. Und du weißt, welche tollen Sachen man im Radio machen kann zum Beispiel. Naja, das dachte ich mir schon, dass man das vorher, also das wusste ich eigentlich vorher auch. Na sag mal, hättest du erwartet, dass die Sendung, die Kassette, die du jetzt mit dir schneidest, dass du dir selber nochmal über Radio anhören kannst? Das hätte ich natürlich nicht gedacht. Siehst du? Ich glaube allerdings immer noch nicht dran. Du wirst es gleich sehen. Jetzt machen wir erstmal schnell Schluss. Tschüss. Ja, tschüss. War ein tolles Gespräch. War ein super Gespräch. Hat mir eine Menge gebracht. Ja, mir auch. Ja, unwahrscheinlich. Das wollte ich hören. Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt Stopptaste drücken. Ja. Und zurückspulen. Und zurückspulen. Ja? Ja. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Nicht, dass wir den Blödsinn vom Ende hören, sondern her zum Anfang. Ja, ich glaube, da war das Gespräch einfach irgendwie total geil. Ja. Da hing es voll schnell drin. Wie lange soll man denn zurückspulen? Na, wissen Sie, wo ist denn deine, wo fängt deine Kassette an? Wie lange haben wir denn jetzt? Jetzt habe ich auf Stopp gedrückt. Na, mach mal, spiel mal an, mal sehen, ob mir das gefällt. Aber dann musst du mal lauter machen. Ja, musst du mal lauter machen. Mach mal lauter. Na, du aber, du musst mal lauter machen. Ich mache lauter. Ja, mach. So, und, nein, Ina, du musst auf Radio schalten. Ach, da ist ja doch noch jemand da. Aha, Cashman Percy heißt Ina, wa? Und die, ja, die sollte dann nachher ja unnachahmlich die Heule anstimmen. Und du wolltest mir einreden, dass das eine weibliche Red Band ist? Nein, das ist keine Red Band. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt mach mal Radio. Nee, nicht Radio, Kassette. Kassette. Mach mal Kassette an. Lauter, noch lauter. Noch lauter? Ja. So haben wir noch ein bisschen Spaß miteinander. So, ich lege Cashman Percy ein. Nee, erstmal, wir wollen müssen mal schnell ein Stück hören. Ach, das ist ein toller Typ da. Ach, das ist ja witzig. Diskutiert mich ja auch brennend. Hörst du das? Ja, ich hört. Hörst du doch? Bist du noch dran? Ja. Ey, weißt du was? Was wir machen? Warten. Wir machen uns Bede einen schönen Abend, legen Bede die Beine hoch und immer wenn die Kassette zu Ende ist, spulst du sie zurück. Kriegt doch keiner mit? Das kriegt wirklich keiner mit. War, ist doch geil. Ja. Prima. Soll ich jetzt mal auf Stopp drücken und die Cashman Percy? Nee, spul mal erstmal nochmal zum Anfang. Ja, du hast viel zu wenig zurückgespult. Das war jetzt gleich zum Ende. Nee, das geht jetzt. Soll ich nochmal spulen? Nochmal zum Anfang spulen. Ina. Ja. Aber ran ans Gerät. Ach, warte, stopp, ich hab jetzt falsch gedrückt. Oh. Jetzt spult's rückwärts? Wie bitte? Jetzt spult's rückwärts? Jetzt spult's rückwärts. Ach, schön. Dann lass mal spulen, spulen, spulen, spulen. Siehst du denn, wo der Anfang ist? Ja, nee, das weiß ich nicht, weil ich habe vorher auch noch Musik aufgenommen von dir. Na ja, dann hören wir da vielleicht noch ein bisschen. Ach, hast du Musik mitgeschnitten? Ja. Nee, was denn? Aber das ist total witzig, weil ich meine, ich höre schon gut lange Kutze und jetzt ist das erste Mal, ich höre das immer so ziemlich alleine. Ja. Jetzt mal loslernen. Also ich höre das immer so ziemlich alleine. Und bin da mal so ziemlich traurig, weil ich dann immer... Warte mal, kannst du mal doch ein bisschen näher ans Telefonhörer rangehen? Man versteht dich so schlecht. Ja, und bin... Jetzt? Ja, jetzt verstehe ich ziemlich gut. Und bin dann immer so... Und bin dann immer... So traurig. Ja, und bin dann immer ziemlich traurig, wenn ich das immer so alleine höre. Und, Warum denn? Meinst du, dass das eine Sendung ist, die man zu zweit hören müsste? Naja, ich weiß nicht, weil... Bei der man vielleicht schmusen und kuscheln könnte? Nee, das meine ich nicht. Das kann man doch, ich denke eigentlich schon. Tagen ich verlieren. Glaube, dass das eine gute Begleitsendung ist für Zärtlichkeiten. Nee, das glaube ich nicht. Doch, glaube ich schon. Nee. Also jedenfalls, sagen wir mal, von meiner stimmlichen Qualität her durchaus. Vielleicht. Ja? Vielleicht. Und von der, sagen wir mal, Reife der Persönlichkeit her auch. Nee, aber das meine ich jetzt nicht. Das Herbst. Meinst du nicht? Nee, ich meine so, wenn ich dann so dann mit Freunden oder so zusammenkomme und dann, Mensch, ich habe wieder Kutten gehört und erzähle immer so, was ich dann teilweise auch lustig fand oder so, und die können dann immer ja nicht nachvollziehen, und dann bin ich immer ziemlich deprimiert, wenn dann Kinder darüber lachen kann. Von wo aus rufst du denn an? Wie bitte? Oh, rufst du auch aus Görlitz an? Nee. Nee, von wo? Aus Berlin. Berlin? Pankow. Pankow? Hm? Ach, und da ist echt so eine arme Gegend, dass da keiner die Sendung hört? Naja. Weiß ich auch nicht. Mensch, vielleicht sollte ich mal mit so einem bunten Stand vielleicht nach Pankow kommen? Ja. Und Fähnchen? Ja. Ja? Und so blonden Mädels, die große Taschen immer so umhaben und irgendwas verteilen, Aufkleber oder weiß ich irgendwas. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert so richtig. Na, das weiß ich so auch nicht. Bist du jetzt am Anfang von der Kassette? Ich weiß nicht, wir haben jetzt einfach irgendwie... Jetzt hören wir einfach mal rein. Wir hören mal rein. Jetzt hören wir mal rein. Warte mal. Du musst das Mikrofon da schön ans Radio ranhalten. Ja. Das ist jetzt die Musik. Oh ja, die war aber klasse, die Musik, wa? Ja, war nicht schlecht. Ja, die hört ja auch gerne nochmal ein Stück. Jetzt. Das war das letzte Lied, glaube ich, was du gespielt hast. Ja, ja. Hörst du das? Hör ich. Ach, ist das ein tolles Lied. Ja, und was? Das ist vorhin im Radio gelaufen, wa? Das ist vorhin im Radio gelaufen. Ach, da muss man ja die tolle Sendung hören, um so tolle Musiken zu hören. Ja, und keiner hört es. Ach, toll. Viel toll gesagt heute. Wie bitte? Ich sage immer schön toll, dass sich das rumspricht. Ja. Ja? Das nennt man penetrieren. Ach so. Ja, bei den Werbefuzzis. Ja, und damit sie mitschreiben, ja? Klappt das immer nicht. 30% der Menschen unter 6 glauben, dass Kühe lila sind. Ja, und jetzt versuche ich natürlich auch zu erreichen, dass, sagen wir mal, 30% der radiohörenden Bevölkerung sagt, tolle Sendung, toll. Das erreicht man aber nur immer, indem man die Kühe immer lila anstreicht oder immer toll sagt. Ach so, soll ich mal vorspulen? Ja, ein bisschen kannst du jetzt mal vorspulen. Ja. Das ist ja aufregend. Wie bitte? Mann, ja, nee, ich sag nur, ich bin selber total fasziniert und denke, das wird heute leicht verdientes Geld mit deiner Hilfe. Ja, schön. Ah ja, das kenne ich auch. Ja. Das ist ja der von dieser tollen Sendung. Ja, genau, wo ja. Das so anfängt. Mm. Ganz toll. Mm, toll. Hm. Mm. Ja, man muss sich auf so ein Adjektiv für diese Sendung einigen. Toll wäre, glaube ich, gut. Jetzt bin ich auf Sendung, hörst du das? Ach ja. Ja, wenn wir beide zusammenlegen, sind wir 50. Toll. Aber ich höre ja wirklich, also hör mich ja wirklich ziemlich jung an, muss ich ja auch mal sagen. Ja, und ich höre mich aber verdammt cool an, oder? Naja, weiß ich nicht. Iceman, so, boah, cool. Ja, oder? Boah, unwahrscheinlich. Aber, na, du bist so ein cooler Typ, ey. Ja, aber so leider die Lagnese-Variante von Ice-T eher, glaube ich. Boah. Ja, boah. Soll ich jetzt mal wieder auf Stopp drücken? Ach nee, finde ich schön. Ich meine, nee, Uffi, ich find's blöd. Na, ich selber habe ja nie Gelegenheit, die Sendung zu hören. Jetzt zum ersten Mal live quasi. Na gut. Ja. Dann hast du jetzt erstmal auf Stopp gedrückt. Danke ich dir für deinen Anruf, einverstanden? Oder hattest du jetzt irgendeinen Ausbruchsversuch noch zum Erzählen? Naja, ich weiß nicht. Also eigentlich wollte ich schon so ein bisschen. Warte, ist so ein richtig. Also ich meine, jetzt hängt die Latte ziemlich hoch, ne? Wir haben jetzt beide Radiogeschichte geschrieben. Und die Sendung, was für 10 Minuten kreiert? Ja, das haben wir gemacht. Da kommst du jetzt vielleicht mit so einem, sagen wir mal, müderen Ausbruch nicht unbedingt mehr drüber. Du musst es selber einschätzen können. Naja, komm, ich meine, du quatschst und du kannst dann ja auch richtig tot quatschen. Irgendwie, ich wollte mich nur melden und irgendwie was zum Thema sagen, aber dass ich dann irgendwie hier nochmal zurückspulen und vorspulen, ich meine. Ja, das ist doch aber wunderbar. Nee, ich glaube nicht, dass es so wunderbar war. Naja, aber mindestens toll. Nee, ich hoffe nur, dass keiner zuhört hat. Obwohl, ich meine, von meinem Freundeskreis hört keiner. Also da braucht mich ja keiner. Ab und an hoffe ich das auch, dass keiner zuhört. Na, ich auch. Ja, einigen wir uns darauf, wa? Ja. Wäre schön, wenn manchmal keiner zuhören würde. Na, weiß ich nicht. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Grüße Ina schön. Und wie hieß die Band? Cashman Percy. Die grüßen wir auch, wa? Ja. Und hast du noch einen Ort, den du grüßen willst? Nee. Echt? Ja, kein Ort? Ach, habe ich eigentlich nicht so ein Bedürfnis. Nicht irgend? Ja, nicht? Nö. Nö, eigentlich nicht, nee. Überleg nochmal. Letzte Gelegenheit, einen Ort zu grüßen. Nee. Also ich habe wirklich kein Bedürfnis, um einen Ort zu grüßen. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Mensch, Kuttner, grüß dich. Tach. Mein Name ist Joe. Und wie geht's dir denn so? Ich meine, eigentlich so nicht gut, ne? Habe ich das Gefühl. Nicht gut? Nee. Ich meine, hört sich dauernd selber an, klingt so nach... Wird, eher ein kurzes Gespräch habe ich so im Urin. Oder ich möchte so mich mal jetzt volkstümlich, ne? Bildhaft... Was, Senfanalyse? Selbstanalyse, Kuttner. Selbstanalyse? Ja, wäre doch nur die Idee, Mensch. Ich soll mich jetzt hier öffentlich analysieren? Das hast du doch eben gemacht, was dir selber angehört. Naja, angehört und kommentiert. Und die haben aber gesessen, die Kommentare, oder? Aber wie? Toll, ja, toll. Gerade, ja, ja, toll. Genau, dieses schöne, tolle Wort mit vier Buchstaben. Ja, ja, ja. Toll, fand ich echt toll. Würdest du die Sendung denn auch selbst direkt als toll klassifizieren können? Ja, weiß ich nicht, jetzt kommt immer drauf an. Naja, also, dann wollen wir mal jetzt von der Sendung ein bisschen weg. Ja, genau. Ich wollte sagen, als passiver Zuhörer mag ich der Sendung will, ich möchte mal mein Leid klagen, sozusagen. So weil du jetzt versuchst, ein aktiver Zuhörer zu werden. Richtig, genau so ist es. Und bisher warst du aber immer nur ein passiver Zuhörer? Ja, weil ich immer nicht durchkomme, verstehst du? Oh, ist ja bitter. Und will ich jetzt mal präzisieren, das Leid. Das Ach, Problem ist Joe. Nämlich, kurz aber, du, wie viele Leitungen hast denn du bei dir? 8 sind das. Das ist das Problem. Guck mal, und immer wenn man jetzt anruft, man kriegt ein Freizeichen. Ja. Ja. Und du hast gerade ein Gespräch beendet. Ja. Ja. Und man hat ein Freizeichen. Ja. Du hast gerade das Gespräch beendet. Dann muss ich erst der mal Puls, weißt du, da steigt der Puls in der Adrenalinspiegel und dann sagt man doch, ey, hallo, und es ist wieder ein anderer. Ach, das ist aber gut, das ist ein richtiges Pulstraining, die Sendung. Ja, aber... Ja, das ist aber auch wichtig, dass die Blutgefäße weit elastisch bleiben. Ja, das tut gegen den Herzinfarkt, hast du recht. Ja, ja, genau das da. Und durch Blut gegen Raucherbein und alles sowas. Aber ich glaube, das verkürzt auch die Lebenserwartung. Ja, wenn man Glück hat, reiert es ja bis hoch ins Gehirn. Ja, das aber dann darf man nicht zu groß sein. Echt? Ja, na sonst kommt es da oben nicht mehr an mit dem Adrenalinstoß. Hast du mal Medizin studiert, Kuttner? Nee, aber ist dir nicht aufgefallen, dass die Großen oft, sagen wir mal so? Wie? Naja, ach, nö, wir wollen jetzt hier keine diskriminieren. Ja, okay. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie groß bist du? Lass mir überlegen, 1,87 oder so? Na, sag doch. Oh, jetzt war aber hart, Kuttner. Was? Du hast mich total fertig gemacht, Mann. Echt? Ja, Kiwa, jetzt kann ich gar nicht mehr schlafen. Oh, Mann. Nee, weil jetzt wieder der Blutdruck steigt? Was? Weil jetzt der Blutdruck wieder steigt? Jetzt hat der gesunken. Jetzt bin ich gekommen. Ach so. Dann sinkt der. Aber ich dachte, jetzt habe ich dir wieder zu einer Steigerung verholfen. Mit, sagen wir mal, so Aussichten darauf, dass es oben ankommt. Ja, da musst du noch härter. Noch härter? Noch härter, Kunde. Gibst du noch härter. Mensch, da müsstest du hier vielleicht mal vorbeikommen. Lass ich mal richtig. Nee, also, ich weiß nicht. Aber sag mal, du willst ja jetzt echt, wir wollen ja jetzt aber keine Jammersendung daraus machen. Nee, hast du recht. Ey, wir müssen nach vorne schauen. Richtig. Optimistisch, Ärmel aber hochkrempeln, sitzen alle in eben Boot, Gürtel enger schnallen. Ja. Sowas, verstehst du? Brust raus, Bauch rin. Ja, du hast auf meine Frage nicht antwortet. Du warst gestern bei der Mai-Demonstration, hä? Ja, da war ich voll auf dem Atlantik. Was heißt Atlantik über? Was heißt Atlantik? Mann, ich habe hier ausführlichst privatisiert und habe wie ein Rohrspatz annehmen, dass ich endlich mal in Amerika war. Wann? Und dann, wann ich damit annehmen habe oder was? Zack, ist er raus. Ist aber nicht meine Schuld, kann ich nichts dafür. Hallo, wer bist denn du? Da musst du einfach autoritär sein, das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Da ist der Dreh und das ist die Zeit und das muss funktionieren. Und da musst du einfach so sagen. Ey, wir waren im Auto. Hallo? Hallo? Ey, es kann wohl nicht sein, dass du stundenlang versuchst durchzukommen und die machen einfach nichts. Ja, Kinder, seid nicht so ungeduldig. Ich hättet euch eine Weile unterhalten. Ihr wart eben so geil auf Sendung. Die waren wahrscheinlich auch, sagen wir mal, über 1,90. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Jana. Tag, Jana. Jana, darf ich dich mal vorher noch kurz was sagen? Also dich was sagen ist jetzt natürlich extreme Hilfsdeutsch. Dir was sagen oder dich unterbrechen? Was ist denn dir lieber? Unterbrechen. Ich soll dich unterbrechen? Ehrlich? Ach nee, lieber doch was sagen. Du bist aber auch nicht gerade von den ganz Entschlussfreudien, oder? Ich wollte nur mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durchsagen, weil der jetzt eben seine Arbeit aufnimmt. Ist ja ätzend. Wieso ist das ätzend? Naja. Na, das ist doch schön, das ist doch für all die Loser, die jetzt hier nicht durchkommen auf diesen Leitungen, 7281110, die da nicht durchkommen, die können sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Da kann man sein Leid klagen, dem kann man die Ohren voll jammern, da kann man die Sendung beschimpfen, da kann man über die Musik lästern, kann man alles machen, wird alles rausgeschnitten. 7219947 hat der, ist der halbautomatische Anrufbeantworter in Potsdam. 7219947. Für all die Nummer hier wählen, die ein Besetzzeichen haben. Die können die Nummer da wählen, 7219947 und haben dann da möglicherweise ein Freizeichen und einen super netten jungen Mann, der auch seine roten Ohren unter Kopfhörern verbirgt, am Telefon. Ist das nicht schön? Ich habe dafür einen roten Telefonhörer. Ja, ich sag jetzt nicht nichts. Warte. Jana? Ja. Du heißt Jana? Ja. Hey Kinder, ich bin irgendwie langsam, kann ich mich doch hier als Gedächtniskünstler profilieren. Jana, hast du denn schon jetzt einen ordentlichen Ausbruchsversuch hinter dir in deinem Leben? Naja, also... Oh, naja, ist aber echt ein scheiß Anfang jetzt. Dafür, dass es ein richtig toller Ausbruchversuch werden soll. Wie alt bist du, Jana? Ja. Ja, da müssen wir nochmal überlegen. Ich weiß, fragt man da noch nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass man dich noch fragen darf. Zweistellig auf jeden Fall. Zweistellig auf jeden Fall. Ja, wie lautet denn die erste Zahl von deiner von deinem zweistelligen Alter? Ja, 1. 1. Natürlich. Ja, natürlich, klar. Also alt und so, ja. Nee, ja, gut. Du hast jetzt schon Ausbruchversuche unternommen. Unternommen, ja, aber die richtigen Ausbrüche, die waren dann wohl mehr so... Wutausbrüche. Nee, auch, ja. Ich meinte jetzt mehr so verdauungstechnisch so... Verdauung? Also sagen wir mal, Schweißausbrüche, damit könnte ich leben. Oder irgend sowas, aber nicht verdauungstechnisch. Ja. Hast du auch so einen Hang zum Fäkalischen hin? Ich, ja. Jana, ja? Ja, oder weniger. Ja, scheiße. Redet nie gerne drüber. Ah ja. Ja, also sagen wir, die Ausbruchsversuchskarriere ist jetzt noch nicht so groß bei dir. Nee, schlimmste war aus dem Fenster kicken. Aus dem Fenster kicken? Oh, das ist ja schon fast ein revolutionärer Akt. Da bewundere ich dich. Aus welchem Fenster kickst du? Wo kickst du so aus dem Fenster? Ja, so aus dem Forsthaus. Aus dem Forsthaus? Ja, so mitten im Wald. Das ist einfach herrlich. Ja. Ja, so stelle ich mir die... Und wenn es dann die anderen so sauber machen müssen. So stelle ich mir die ganz coolen Ausbruchsversuche vor. Mutti, müssten mal wieder die Fenster geputzt werden. Ja, die habe ich leider nicht getroffen. Ja. Jana, wollen wir erstmal Schluss machen und sagen wir ein Stück Musik hören? Ja. Ja, hast du noch einen Ort, den du grüßen willst? Ich grüße Berlin, Dortmund, Dessau, gibt's noch was? Altenburg und Norderney. Wie kommst du jetzt auf Dortmund, sag mal? Ja. Nee, nicht ja, ich habe ja gefragt, wie? Was? Jana. Was denn? Tschüss. Und tschüss. Huhu. So, jetzt spielen wir irgendwie nochmal eine Musik, die vielleicht ein bisschen zur Sache kommt, damit man vielleicht auch nochmal kapiert, worum es eigentlich gehen soll. Um Ausbruch oder Fluchtversuche. Und ich habe große Sachen vor Ihnen. Sagen wir mal, muss ich mich hier mal wiederholen, New York Dolls mit Personality Crisis. Das ist natürlich eine klasse Voraussetzung für einen Ausbruchversuch. So sollte der sich anhören. For a love. and you're up in a ballerina on a spring afternoon. Change on into the wolf man, howling at the moon. Ow, out of personality crisis, you got it while it was hot. It's always hot, you know it was facing. Honey, what you got? Eine super Küchencover-Version auf irgendeiner Sonic Youth Single. Die ist so großartig. Kinder, jetzt werde ich eins machen. Die Hälfte der Sendung ist rum. Ich werde zwei Sachen machen. Ich werde drei Sachen machen. Als erstes sage ich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Potsdam hat die Vorwahl 0331. Die, die unter euch hier schon schreiben können, die nehmen jetzt mal einen Stift und ein Papier zur Hand, schreiben hin 0331. 0 ist die, die aussieht wie ein O. Und dann kommt die Nummer 721 39 47. Da kann man anrufen, kann da rumjammern, meckern, fluchen, Ausbruchsversuche schildern, wird ja dann zusammengeschnitten aufs Wesentliche, da könnte vielleicht was Ordentliches draus kommen. Das ist ja bei Live-Telefonieren viel schwieriger. Darum werde ich jetzt Folgendes machen. Hier sind 8 Leitungen, sind besetzt. Ich werde alle 8 Leitungen durchgehen und mal versuchen rauszukriegen, in welcher Situation ihr da sitzt und die Sendung hört und versucht, einen Ausbruchversuch zu beschreiben. Hallo, wer bist denn du? Hallo, zack, aber schnell ran hier. Ja, Mutter hat schöne Kleider. Das wollte ich nur mal gerade kundtun hier. Ja, und Mutter steht hinter dir, wa? Nee, Mutter, ja, sind hier meine beiden Kollegen, die sitzen hier vor mir. Ja, so, in welcher Situation seid ihr gerade befindlich? Ja, wir sind jetzt gerade von der Arbeit zurückgekommen, zum Teil einige später eingetroffen und trinken hier ein Bier. Trinken Bier? Na, ja, das klingt ja schon mal fast ganz anständig. Also das könnte man mal sammeln, zum Beispiel von der Arbeit zurückgekommen sein, ein Bier trinken. Ja, damit hätte man noch halbwegs eine Voraussetzung, um Ausbruchsversuch zu schildern. Stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Gut, tut mir leid, da ich jetzt erstmal hier Recherche mache, muss ich euch jetzt leider rausschmeißen. Ich will alle Leute dazu animieren, irgendwie wirklich, dass es mal hier zu Ausbruchsversuchen kommt, ja? Okay, vielen Dank. Tschüss. Was? Ich sag immer eben noch, wir waren eben in der Leitung, haben wir nichts gesagt. Genau, wir haben vorhin schon mal. Sag mal, der Typ war doch aber nicht gerade beim ersten Bier, oder? Und das war eine Flucht. Sag mal, hat da jemand mitgezählt bei dem eben? Was, bei uns? Ja, was, na, der eben gesprochen hat. Ja, nee, irgendwie hat ja einer gezählt. Sind doch schon mehrere bei dem, oder? Ja. Mann, Kinder, zu viel ist auch nicht gut, ja? Dann macht das mit dem Telefonieren, funktioniert dann auch nicht mehr so, wie es soll. Ey. So, gut, wir machen erstmal Schluss. Alles klar. Tschüss. Alright, ciao. So. Pass mal auf, ich erkläre das jetzt gleich nochmal. Ich will euch, ihr Kinder, ihr müsst jetzt nämlich, macht mal ein bisschen das Licht runter, zieht mal den Gürtel richtig fest, so dass es irgendwie stremmt, dass ihr unter Druck steht, dass ein bisschen Power da ist, dass dann so Erzählungen kommen können. Und meinetwegen trinken Kaffee, um den Blutdruck hochzubringen, trinkt vielleicht ein Bier oder einen kleinen Schnaps oder irgendwas, zündet euch eine Zigarette an oder wenn ihr Nichtraucher seid, dann beißt in die Sanseveria oder irgend sowas, ja, dass ein bisschen Druck in die Sendung kommt und dass wirklich Ausbruchsfluchtversuche hier zur Sprache kommen. Ich will mal sehen, wie es hier weitergeht. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo. Ja, na, du klingst aber auch nicht gerade so richtig druckvoll, dass du einen Ausbruchsversuch schildern könntest. Weil ich habe eben erst einen Klingel und ihr kriegt bei dir hier. Ja. Ich Das war völlig erstaunlich. Und schon ein bisschen Erleitung. Ja, das ist irre, wirklich. Ja. Ganz klasse. Fühlst du dich denn jetzt vorbereitet, richtig powerdruckvoll in so einen Ausbruchsversuch zu schildern? Ganz powerdruckvoll. Kannst du echt? Wärst du? Ey, das ist bloß blöde. Jetzt ist ja nicht die Gelegenheit, ihn zu schildern. Ich wollte jetzt bloß erstmal die Situation klar machen, in die man sich begeben muss, um in der Lage sein, hier in der Sendung teilzunehmen. Ja, die Situation ist die, dass ich aufhören wollte mit dem Studium mal, zu DDR-Zeiten noch. Mensch, jetzt fängst du doch an mit deinem Ausbruchsversuch. Ich meine, klingt schon verlockend, finde ich auch sehr interessant, aber trotzdem muss ich jetzt erstmal Schluss machen, weil ich, sagen wir mal, noch drei Leute fragen muss, in welchen Situationen sie jetzt dazuhören. Cashman Percy sagt dir das was. Was? Cashman Percy. Das sagt mir. Bist du Ina? Nee, das bin ich nicht, aber ich habe vorhin zugehört und Cashman Percy ist eine Romanfigur. Aha, ja. Von wo denn? Und zwar von John Irving. Aha. Die hier gab und wir die Welt sah. Ach, alles klar. Ja, ich bin fast aus der Wanne gehabt, als ich das gehört habe, weil nämlich mein absoluter Lieblingsautor ist. Na siehst du, das ist doch eine Sendung, die Leute aus dem Wann springen lässt und Menschen miteinander verbindet. Cool, und gleichzeitig ein bisschen Bildung vermittelt. Ich könnte wetten, dass das Ina überhaupt nicht gewusst hat. Ich danke dir dafür. Dafür gibt es ein ganz kurzes Wort für Sendung, die Leute aus dem Badewannen treibt, Menschen miteinander verbindet und Bildung befördert. Ja. Und dieses Wort lautet? Tschüss. Nee, nicht tschüss. Oh, toll. Ja, toll, toll, toll. Toll, toll, tschüss. Okay, ciao. So, wie hörst du jetzt gerade die Sendung im Moment? Hallo? Ja? Ja, hier ist André. Meinst du, dass du jetzt richtig druckvoll einen Ausbruchsversuch schildern könntest? Nee. Doch. Sei ganz ehrlich. Doch. Ey, das ist eine Sendung, da sollte man wirklich ehrlich sein. Ja. Das wird einem so viel vorgemacht in den Medien. Also ich habe den Meistens von den Leuten, die hinter dem Mikrofon sitzen, aber oft auch von Anrufern. Und ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass du ein typischer Medienzombie bist. Nee, das stimmt nicht. Doch? Nee. Doch? Mhm. Doch? Ich habe nämlich meinen Ausbruchsversuch schon hinter mir. Ja? Mhm. Also er war erfolgreich. Der muss jetzt, aber nee, du solltest ja mal schnell die Situation beschreiben, in der du dich jetzt gerade befindest. Ja, und zwar bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren. Ja. Vom Essen. Aha. Was haben wir erst? Wo warst du denn essen? Japanisch? Bitte? Warst du japanisch essen? Nee, italienisch. Italienisch? Was gab's denn? Pizza. Hui. Sieht sich an beim Italiener, ne? Ja? Hm. Bevor wir fahren und dann Corle Pizza, ganz laut Pizza gerufen? Nein. Und den Typen über die Straße wackeln lassen? Nee, weil dann billiger wird als Selbstabholer? Nee. Nicht? Na gut, Pizza. Wobei, ist jetzt ohne, sagen wir mal, die Voraussetzung, Ausbruchversuch zu schildern. Aber ich danke dir dafür erstmal, ja? Ja. Tschüss. Mensch, ist ja deprimiert. Hallo, der Motor ist noch warm und jetzt ist er schon draußen. Hallo? Ja, hier ist der Olaf. Ja, Olaf, in welcher Situation hörst du denn jetzt gerade die Sendung? Ja, ich bin hier im Krankenhaus. Was machst du denn im Krankenhaus? Arbeitest? Nein, eine leichte Allergie. Eine leichte Allergie? Ja. Ei. Ach na, da träumt man von Ausbruch. Gerne ausbrechen. Ja. Was das Thema der Sendung ist, richtig? Ja, aber jetzt liegt es leider so hoch, die Allergieabteilung, wa? Jetzt liegt die Allergieabteilung leider so hoch und die Laken sind so kurz. Mag sein, ja. Du hast dir irgendwie aber noch nicht richtig Gedanken gemacht um deinen Ausbruchsversuch da, oder? Na doch, diese Woche muss ich raus. Oder willst du jetzt einmal medizinisches Personal dann niederschlagen und dir da so einen Kittel anziehen und dann raustappern? Nee. Einfach mit gesund werden? Ey, das ist auch nicht das, was... Gesund werden. Ah. Nee, wer ist schon noch gesund? In dieser Gesellschaft, in dieser Zeit... Olaf? Wie? Ja. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, du mich auch. Okay, tschüss. Ciao. So, Kinder, jetzt nochmal die letzte Bitte. Macht ein bisschen Licht runter. Richtig tief durchatmen, Gürtel enger schnallen und dann müsste ungefähr, ich mach nochmal eine Musik, dann müsste ungefähr sowas wie, wenigstens ansatzweise, wie hier die Shangri-Las kommen, ja? Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. Kinder, versteht ihr, was ich meine? One day my dad said, find someone new. I had to tell my Jimmy with me. smile and kiss me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. And what he heard, I'll never know. So helpless, what could I do? Remembering all the things we've been through. In school they all stop and stare. I can't hide the tears, but I don't care. I'll never forget him, the leader of the pack. Ja, so ungefähr stelle ich mir die Sendung vor. Ich habe das unabweisliche Gefühl, ich werde das heute nicht erreichen, aber was soll's sein. Tach. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Tach, wer bist denn du? Ich bin der Rani. Rani? Ja. Rani? Ja. Hörst du dich jetzt? Natürlich, höre ich dich. Hast du das Radio an, wa? Ja, klar. Hört sich so ein druckvoller, powervoller Ausbrecher an? Also ein Ausbrecher. Ja, oder jemand, der wenigstens einen Ausbruch, meinetwegen einen gescheiterten Ausbruchversuch unternommen hat. Hm. Rani, wollen wir mal beide ganz ehrlich sein? Ich habe vorhin schon versucht, ein bisschen Ehrlichkeit hier in dieser Sendung zu etablieren. Wollen wir mal beide ganz ehrlich sein? Ja. So hört er sich nicht an. Oder? Nee, hast du recht. Tschüss, Rani. Tschüss. Mann, oh Mann, Kinder, ihr macht schon nicht gleich. Tach! Hallo. Ja. Nicht gerade eine Wichtheberstimme. Wer bist denn du? Konstanze. Tag, Konstanze. Hallo. Du klingst ja so fröhlich. Ja, tue ich das? Dir ist es scheinbar gelungen, auszubrechen. Ja, naja, also ich habe schon einen Ausbruchsversuch gemacht. So. Und, wie sah der aus? Da bin ich letztes Jahr, bin ich alleine 3 Monate nach Südostasien geflogen. Ach. Ja. Mit viel Gepäck? Also anfangs eigentlich nicht so. Was waren drin im Rucksack? Wie viele Sachen hattest du denn so mit, Gepäckstücke? Ziemlich wenig. Also ich hatte mich schon mal ziemlich beschränkt, so irgendwie so echt so wenig wie möglich halt. Ey, soll ich dir sagen, neulich ist eine Freundin auch nach, wohin natürlich, nach Amerika gefahren. Mhm. Und die sagte, sie nimmt eh ein Kleid mit. Ja, dann hat sie 2 Kleider rausgeholt aus dem Schrank, hat die ihrem Typen vorgeführt, hat gesagt, welche sie nehmen soll. Hat er gesagt, ditte, das sieht besser aus. Ja. Dann ist sie mit beiden Kleidern zur Küchenwaage gegangen, hat die ruffgelegt. Und das Kleid, ja, was scheiße aussah, war 150 Gramm leichter. Ja, ja. Jetzt rennt ihr da irgendwie mit dieser Pferdedecke durch Amerika. Geil. Aber steckt Überlegung dahinter, wa? Ja, nee, also so ähnlich habe ich das auch gemacht. Also ich habe echt so überlegt, also ich habe irgendwie erst einen Rucksack gepackt und dann habe ich ungefähr genau die Hälfte wieder rausgeschmissen. Und dann habe ich auch überlegt, so was wiegt am meisten so. Ja. Und dann einfach hingeflogen? Wo bist du gelandet? Nach Jakarta. Und dann? Jetzt kommst du in Jakarta an? Ja, das war schon irre, weil ich wusste auch echt nicht so, was mich erwartet. Also es ist ja immer irgendwie so, man liest ja in den Reiseführern so über die Stadt oder übers Land. Und wenn man dann da ist so, dann ist es doch irgendwie völlig anders. Also ich bin irgendwie angekommen und dann war das schon so also einmal die Temperatur, so die Luftfeuchtigkeit und dann auch schon am Flughafen irgendwie so der Geruch war schon völlig anders. War jetzt aber doch ein länger geplanter Ausbruch. Ja, also 3 Monate war das. Nee, aber auch länger geplant, ja? Du hast ja Reiseführer und so vorher gelesen offensichtlich. Ja, schon. Also ich meine, naja, es ist irgendwie ziemlich aufregend. Und dann aber habe ich das irgendwie ganz gut hinbekommen, eben so mit dem, also man musste da irgendwie erst das Gepäck abholen und dann noch Visum und so weiter. Und dann habe ich schon am Flughafen so einen Engländer getroffen und bin dann mit dem irgendwie auch in die Stadt gefahren und der hat mir dann auch Hotels gezeigt und so. Und dann warst du da? Genau, ja. Und das klappte dann eigentlich besser, als man sich so vorgestellt hat. Dann bist du aber irgendwie wieder brav nach Hause zurückgekommen. Ja, ja, ja. Also du hast aber auch nicht mit der Überlegung gespielt, sagen wir mal, in Jakarta zu bleiben. Nee, also ich bin ja rumgereist. Also ich bin dann irgendwie von Indonesien jetzt nach Malaysia, Singapur, nach Thailand und dann bin ich noch nach Nepal geflogen. Und dann von Nepal aus hatte ich eben schon einen Rückflug gebucht. So. Ist also, ja dann doch aber eher, sagen wir mal, weit wegfahren und nicht recht ein Ausbruchversuch. Ah ja, das war so ein Ausbruchversuch, so, also einmal, also bestimmt vom Alltag so. War eher so eine Art, war eher Freigang. Ja, und dann auch irgendwie hatte ich irgendwie ein bisschen Stress mit meinem Freund und dann, weiß nicht, es war irgendwie schon eine Gelegenheit, irgendwie mal Abstand zu kriegen. Und dann hast du das Gefühl, dass du dich in Jakarta verändert hast? Also ich bin bestimmt um Erfahrungen reicher geworden, aber ja. Sonst so, ich glaube nicht unbedingt. Dein Freund, hat der sich in der Zwischenzeit verändert? Nee, das ist echt total bitter. Irgendwie war die gleiche Situation danach wie vorher, ne? Oh. Shit. Also schwer gescheitert eigentlich. Ja, aber, also ja, doch, kann man eigentlich so sagen. Aber ein paar, also jetzt siehst du den Freund vor den vor der Folie jakartesischer Erfahrungen. Ja, vielleicht. Und da sieht er noch schlechter aus, war, oder? Ja, im Grunde genommen schon, ja. Ja. Ich will ja jetzt nicht keinen Freund im Bauch reden, oder wie man das so vor. Nee, ist schon klar. Ist doch schon alles vorbei und, ne, oder? Nee, eben nicht. Nee, ja? Nee. Vielleicht eben solltest nicht. Du deswegen, den mal. Ich hab ja gesagt, so die Situation ist. Ey, schick den mal ein halbes Jahr nach Papua-Neuguinea. Ja. Ja? Hey, Mensch, ja. Das vielleicht hilft ihr. Bessert ihm das. Bessert ihm das. Nee, das glaube ich nicht so. Ja? Das ist nee. Einfach. Ja. Das wäre dann aussetzen gewissermaßen. Was meinst du? Das wäre dann nicht ausbrechen, sondern du würdest ihn aussetzen quasi. Ja, das hatte ich ja vorletztes Jahr. Ja? So wie Weihnachten immer, nach Weihnachten immer die dann alle von den Tierheimen liegen, die Geschenke. Ja. So dann dein Freund in Papua-Neuguinea. Ja. Mach das einfach mal. Meinst du? Na klar. Ja. Ich glaube, die Papua-Neuginesen, die sind erstmal ziemlich nett. Ja. Und dein Freund hat gleich auch ein anderes Verhältnis zu dir. Ja, meinst du? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Nee, ich glaube, ich bin mir da nicht so sicher. So. Gut, na, ich würde jedenfalls die Daumen drücken, denn so kann es, glaube ich, nicht weitergehen. Nee, also ich meine, das ist schon richtig so. Ja, wie könnte denn weitergehen, außer ja, Papua-Neuguinea? Ja, indem man sich einfach mal entscheidet, so, ne? Ach, wozwischen denn? Naja. Zwischen mehreren Frauen? Nein. Oh, ach so, nur für dich? Nee, also ich meine, es ist so eine halbe Sache irgendwie schon seit Jahren im Grunde genommen, weil ich halt hier in Berlin wohne und er noch in Schleswig-Holstein so. Ach Gott. Ja, das ist dann so alle 4 Wochenendehen? Ja, so in etwa, genau. Ah, wirklich alle 4, also naja, immer? Nee, alle 3 Wochen oder so, ne, aber das irgendwie, es ist auch total schlecht machbar irgendwie, wenn man noch ein Studium oder irgendwie so. Ach, das ist ja, und dann kommt er mit seinem Käfer Freitagabend an und dann geht er Sonnabend schön frühstücken. Ja, Freitag vielleicht noch ins Kino. Ja, und dann überlegt man, wo Sonnabend noch ein schöner Film ist, den Bede noch nicht gesehen hat. Ja. Oh. Ja. Ei, das ist ja herb. Ja, deswegen. Kannst du ja nicht einen Einheimischen suchen? Ja, weiß nicht. So die Berliner, das finde ich nicht so nett. Oh Mann, ich kenne da schon einen, ja. Ja, meinst du? Mhm. Ja. Man. Ey, du bist ja eine attraktive junge Frau. Ja. Klar, die so ja ein Vierteljahr, sagen wir mal, nach Jakarta reisen könnte, wenn sie wollte. Ja. Ja? Ne? Du musst doch jetzt nicht, sagen wir mal, einen schleswig-holsteinischen Käferfahrer dich darauf festnageln lassen. Wie lange geht denn das schon mit euch? Ja, 3 Jahre. Oh, na, da wird's aber höchste Zeit. Ja, meinst du? Ja, klar. Ja. Du musst mal raus. Ja. Also ja, jetzt nicht nach Jakarta, sondern einfach mal raus auf die Straße. Ist doch gerade tolles Wetter. Ja, na shit, nee. Ich habe am Freitag eine ziemlich deftige Prüfung. Na ja, und Samstag, Sonntag, Montag, ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, ey, Gelegenheiten über Gelegenheiten. Ja, nee, dann fahre ich ja dann wieder nach Schleswig-Holstein. Ah klar, ein bisschen, nee, nicht nach Schleswig-Holstein fahren. Ja, naja. Fährst du da mal mit dem Auto hin? Nee. Mit der Bahn? Ja. Was kostet die Fahrkarte? 37 Mark. 37 Mark. Na, sag dir ein bisschen rot auf die Lippen, enge T-Shirt an und wirklich für die 37 Mark verfressen. Oder ja. Campari Soda oder irgendwas Schönes. Ja, meinst du? Ja? Ja. Na klar. Ja. Ja, vielleicht kriegt man da oben jetzt auch Frauen. Also um den brauchst du keine Angst machen. Ja, nee, darum geht's eigentlich. Nicht da, ich wollte nur verhindern, dass du dich jetzt verschwendest. Nee, aber ich meine, auf der anderen Seite hänge ich auch an ihm. Also ich meine, das ist nicht nur. Also so ganz einfach. Naja, ja, gut. Naja, ich meine, man kann ja trotzdem nur alle 3 Wochen ins Kino gehen, das ist ja keine Frage. Ja, nee, ich meine, du hast ja völlig recht, deswegen habe ich das ja auch irgendwie, das war schon so ein Versuch, irgendwie jetzt mal so einen Schlussstrich zu ziehen oder so, aber ei. Irgendwie nicht so gelungen. Ach Gott, ich bin mir ja nicht sicher, ob ich weiß, wovon ich rede. Ja. Na, hast du denn schon mal so eine Erfahrung gemacht? Fluchtversuche? Nee, also jetzt, ich meine, ich jetzt so Wochenend... Mäßig. Nee, eigentlich nicht. Nee. Nee. Bei mir klappt es immer nur ganz intensiv nicht so recht. Ah. Ja. Das ist ja auch ein Problem, ne? Oh, das ist auch hart. Ja. Ja, da würde ich mich manchmal nach Schleswig-Holstein wünschen. Ja, kannst du wissen. Oh, Rido, ja. Ja, ich meine, hat auch seine schöne Ecken da. Ich meine... Ja, ja. Ja, schöne Ecken hat es überall. Ja, naja, gut, aber wenn es sein muss, auch nach Schleswig-Holstein. Sanzi, danke dir für deinen Anruf. Ja, ich will noch einen Ort grüßen, ne? Ja. Fried. Warten, in Schleswig-Holstein? Ja. Um Gottes Willen, ich halte am Kopf nicht aus. Dann kannst du deinen Karl Ogler noch grüßen. Nö. Nö, dann grüße ich den aus Trotz. Ja. Tschüss, Konstanze, grüße ich den eben. Ja, ciao. Tschüss. Mei, oh, mei, mei. Hallo, Schicksale. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Ringo. Ja, Ringo. Oh, du kommst ja enorm energisch und powerful hier über den Sender. Brrrr. Jo, hallo. Da hat der Kompressor zu tun, um deine Stimme wieder runterzuhalten. Weil also, du musst aus dem Programm ausbrechen, ne? Mit einem Vorschlag. Echt? Ja, ja, pass auf. Na, versuch mal. Radiotechnisch. Ja, wie soll das aussehen? Also, wir plappern jetzt erstmal so ein bisschen Smalltalk und so und derweil legt Sandra eine Kassette ein. Ey, ich bin extrem Smalltalk-unfähig. Bei mir werden das immer ganz dichte, okay, intensive Gespräche. Mit vielen Kommas. Kommata, tata. Ja, okay. Naja, und dann leg ich dann noch eine Kassette ein und dann. Ah, jetzt nimmt die da deine Sülze irgendwie auf? Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Na, aber sag mal, dazu braucht ihr mich doch nicht. Ihr könnt doch da ein Mikrofon rinstöpseln und dann erzählst du deine Sache für Kommas. Wie heißt sie? Na, die vorhin da, Sandra, mit der Band, die so heißt wie der Typ aus dem Roman. Ja, du machst das jetzt für Sandra? Nein, ich rufe ja aus einer Zelle an, mein Gott. Ach so. Ja. Ach, naja, so Zellenbewohner, die haben ja doch meine Sympathie. Du hast aber Glück gehabt, das hättest du gleich sagen können mit der Zelle. nee, aus einer Wohnzelle, wa? Ja, ist mir schon klar, aber ich meine, das ist ja oft doch die Situation, dass da draußen jemand mit grimmigem Gesicht patrouilliert. Und man sich dann, also das hat ja dann, ist ja auch so ein, auch wieder so ein Teufelskreis. Man traut sich nicht raus, weil der draußen so böse kickt. Nee, und dabei kickt er nur so böse, weil man sich nicht raustraut. Nee, die bereiten sich jetzt am 8. Mai vor, die haben was anderes zu tun. Ah, ja. Ja. So. Nee, also, dann. Ey, du kannst dir sicher sein, die Kassette ist drinne. Gut, okay, ja. Naja, dann, hallo, Kuttner. Sag mal, jetzt willst du richtig einen Gesprächsanfang mit mir simulieren hier? Ja, hast ja vorhin... Nur für deine blöde Kassette? Nee, ja, aber ich bin doch kein Dienstleistungsunternehmen. Nur für deine doofe Kassette? Ach, Quatsch. Was willst du mit dieser doofen Kassette machen? Mein Gott, nun, mach doch mal nicht. Also los. Also los. Sag mal, da springt da der Moderator. Wir wollen gesprächstechnisch jetzt ausbrechen aus dem Programm, ja. Und wie soll das aussehen? Ja, hallo Kuttner, Mensch, ey. Das ist ja aber ein origineller Ausbruchsversuch hier aus dem Gespräch, hallo Kuttner. Horrido, das ist mir auch noch nicht begegnet. Ja, bist du noch nicht begegnet? Naja, ich dir auch noch nicht. Also, ich spreche jetzt mit dir am Telefon, ne? Ansonsten habe ich dich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, Erwiderungen meinerseits machen jetzt nicht viel Sinn. Ist auch nicht notwendig. Ja, dann müsstest du jetzt bloß widern und ich erwidere nicht. Also reicht, wenn du ein bisschen widerst. Ja, okay, wieder mit einem I. Ja, mir war das schon klar. Ja, dann ist klar. Ja, gut. Fein. Ah ja, und dann wollte ich gerne auch alle Städte grüßen, in denen, aber nur dann, wenn sich Sandra da auch hält. Tschüss. Ja, okay. Mann. Ha, oh, lange braucht der junge Mensch. Tag. Hey, Kuttner, kann ich wahr sein? Schönen ja, ist, Tag. Ist wahr. Wer bist denn du? Hier ist der Carsten. Der Carsten. Sei gegrüßt. Der Carsten? Nee, nicht der Carsten, wa? Ja, der Carsten schlechthin, wenn überhaupt. Echt? Nee, ja, glaube ich nicht. Doch, der, genau der. Deine Stimme hat sich aber so verändert. Ja, das ist seit meinem Ausbruch gewissermaßen. Aus der Küche? Nee, aus dem Stimmbruch. Der Ausbruch aus der Stimme. Dann bist du doch ein anderer Carsten, wa? Naja, vielleicht bin ich dann doch der, den du meinst. Bist du der Uralt-Carsten? Von vor 2 Jahren, der immer, sagen wir mal, der wusste, wie man, was wusste denn der? Wie man tief hier vorne einen Spinat clean kriegt? Das weiß ich zwar, aber... Der bist du nicht. Der bin ich wohl. Dann bist du ein anderer Carsten. Dann tu doch nicht so, als ob du der Carsten wärst. Na, ich dachte, du bist... Der Name allein reicht nicht. Naja, pass auf, ich glaube doch, dass du den Carsten meinst. Nämlich der aus Mainz mal angerufen hat. Nee, den meine ich nicht. Ach so, das wäre ich dann nämlich. Na ja. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte dich fragen. Bist du jetzt aus Mainz ausgebrochen? Ja, ich bin jetzt wieder zurück. Und, ist schwer da rauszukommen? Nee, rauskommen ist nicht schwer. Rinkommen ist schwerer? Rinkommen ist schwer. Echt? Wieso? Ja, naja. Aber was hatte ich denn, wieso versucht man nach Mainz rinzukommen? Naja, das war praktisch unterlag da einen gewissen Zwang, also. Weil da der Karneval besser ist. Besser, gut nach, was ist besser? Nee, also das ist einfach, das war ein Zwang. Ich musste da hingehen. Ja, jetzt ist ja, aber jetzt hast du gewartet, bis der Zwang vorbei ist und zurückgekommen. Jo, genau. Das ist aber auch nicht das, was man sich ohne Ausbruchsversuch vorstellen würde. Das heißt, der Zwang war ja schon nach wenigen Wochen vorbei, aber ich hab's sage und schreibe 2,5 Jahre ausgehalten. Und warum? Weil dich eine Frau da gefesselt hat. Ja, naja, gut. Ja, das Mann, Kinder, ihr dürft euch nicht immer euren niederen Trieben unterwerfen so sehr. Naja, das habe ich ja insofern gut verbinden können, da ich die Frau mit nach Berlin gefesselt habe jetzt. Du hast sie nach Berlin gefesselt? Ja, Fesselflug sozusagen nach Berlin, ja. Aha. Ich bin jetzt zu zweit hier eingeflogen. Und, wie geht's dir jetzt hier? Ja, prima eigentlich. Ich wollte also erstmal den Ort Pankow grüßen, war das so, wie es gerade gemeint ist. Ja. Aber so richtig, sagen wir mal, ein Gespräch haben wir jetzt noch nicht und einen richtigen Ausbruchsversuch haben wir auch nicht. Moment, kurz, na, Moment. Ja. Lass mal die Finger vom Hebel. Mhm. Ja, meinst du? Ich wollte dich nämlich fragen, was für ein Ausbruch dich bewogen hat, diesen göttlichen Haarschnitt anzulegen. Welchen? Habe ich gar nicht angelegt. Hast du? Da ist hinten in der, unter der Fülle meines Haares ist hinten der Gummi, der das sonst immer zusammengehalten hat. Das hat sich jetzt aber als, halsstarrig erwiesen, das Haar, ist der Gummi quasi, hat's ihn weggesprengt? Ach komm, gut, so dass ich jetzt mit offenem Haar da sitze und mir schon Vergleiche mit Maruscha gefallen lassen darf. Eben, genau. Siehst du? Genau, das war ich nämlich. Du hast hier nämlich, jetzt auch nicht, wie du dazu gekommen bist, mit dieser einfach famosen Dauerwelle. Das ist doch irgendwie. Ja, die war nicht billig. Ich weiß, wie ich dazu gekommen bin. Das kann doch nur ein Ausbruch gewesen sein. Das war ein Ausbruch aus einer Rolle, die mir inzwischen zu eng geworden ist. Ja, wie die Schmetterlinge habe ich lange Zeit im Puppenstadium zugebracht. Ja. Um jetzt als, ich meine, ich weiß, das klingt wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, aber doch quasi als wundervoller Zitronenfalter hier mein weiteres Dasein zu fristen. Ich danke dir erstmal für den Anruf und habe jetzt echt eine super tolle Musik, die ich jetzt unbedingt spielen muss. Einverstanden? Einverstanden. Darf ich noch einen Ort grüßen? Ja. Bohnsdorf. Tschüssi. Tschüss. Ja, Bohnsdorf ist ein klasse Ort. Da hat man im Osten früher Fahrerlaubnis gemacht. Da hatten so eine Schleuderbahn, so eine Idiotenschaukel, wo man immer im Kreis gefahren ist. Das sah klasse aus. So, jetzt kommt ja wieder eine ganz großartige Musik. Country-Teasers, die sind gerade bei Crypt Records erschienen. Das ist eine Platte, die ist unbedingt empfehlenswert. Sie selbst heißt bloß Country-Teasers, heißt ja nicht anders und sieht von außen so romantisch und so harmlos und so schön aus und hat einen Titel wie die auch so romantisch, so schön, so harmlos klingen, wie zum Beispiel Stand By Your Man, das kennt man ja, oder zum Beispiel den folgenden Been Too Long. Im Grunde auch eine Aufforderung auszubrechen. Bye. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Richtig. Und dann können wir hier miteinander los telefonieren und oder weiter telefonieren. Ist ja nur noch, na, die reißen wir doch auch noch um hier die Stunde und 10 Minuten, oder? Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, ich kenne ja den Kuttner mal. Ja, und dann? Was willst du dem denn erzählen? Ach, jetzt sind wir ja direkt jetzt, schon drin. Jetzt find ich na, da hat der Junge am Radio geflunkert jetzt. Und ist gleich wieder überführt worden. Ey, das hatte voll lange gedauert, wa? Ja. Und ich in meinem Bett gelegen, echt? Hochbett. Also, denkst du, wie lange ich hier schon rumstehe? 2 Stunden, denkst du, macht Spaß? Ja, die Leute hier laut anrufen, sag ich dir. Das ist Hardcore, sag ich dir, das kannst du loben. Na, ich mir drunter hieß, kam mal ein Kumpel und dachte, ich muss mal aus Prenzlauer Berg eine Message rüberbringen, so. Was ist ein Kumpel? Was war mit einem Kumpel? Kumpel ist jetzt gerade gekommen zu mir und dann dachte ich, probiere das mal. Ja. Und dann meine ich, muss mal keine Message aus Prenzlauer Berg hier rüberbringen. So. Ach, du willst jetzt bloß so allgemeine Message rüberbringen? Nee, ich habe mir meine Haare letzte Woche kurz schneiden lassen. Und das als Ausbruchsversuch? Ja, weil ich so eine Olle, so 2 Jahre auf der Kette hatte, die mir dermaßen auf den Sack ging jetzt letzte Zeit. Ja. Weil ich komme momentan mit Frauen nicht so klar. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, das ist sehr deutlich deiner Sprache auch zu entnehmen, würde ich sagen. Nee, ich bin gerade. Du bist ja auch sicher, dass du das warst, der die Haare geschnitten hat, dass es nicht vielleicht doch deine Alte da war, oder wie du die nennst? Nee, das war. Dass sie das gemacht hat? Nee. Dass sie auch allen Grund dazu gehabt hätte? Naja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich doch, wa? Warum, wie du meinst denn das? Wie sagst du, man, dass sie einen Grund hatte, mir die Haare zu schneiden? Habe ich jetzt so, sagen wir mal, ganz kurz eine Analyse deiner Persönlichkeit als Resultat entnommen. Weil ich bin halt kein Hippie, so ein kleiner E-Hippie. Was ist denn ein E-Hippie? E-Hippie? Ja? Ja, ist halt ein Hippie. Ist so wie bei Eiern? Ja. Und A sind die ganz großen und dann C die kleinen und dann ist E irgendwie ganz unten. Naja, irgendwie so. Ei. Da reicht's dann nicht mehr zu Römerlatschen und zerrissenen Jeans? Na nee, wir haben zwar die letzten 2 Tage hier wacker gekämpft. Gegen den Bullen, sag ich ja. Ja, du durftest ja im Flugzeug in der Zeitung lesen. Ja, in der FAZ, da wurde doch mit einer gewissen Distanz beschrieben, ja, FAZ, die mir durchaus eingeleuchtet hat. Das ist dann so mehr linkskonservativ, nicht mehr links, wie man wirklich war. Also, du meinst die Taz, nehme ich mal an. Ja. Ja, die FAZ ist genau das Gegenteil. So war ich jetzt falsch. Ja, ist eher rechtskonservativ und nicht mehr so konservativ, wie man war. Oder nicht mehr so rechts, wie man war, oder weiß ich, irgendwas. Die kannst du alle abschminken, genauso wie ich den Fernseher nicht mehr mittlerweile anmachen. Nee? Auf keinen Fall. Das ist eine Massenverblödung, was die da rüberbringen, total. Ja, und sie wirkt, wa? Oh, naja, alle, meine Eltern sind angesteckt. Ja. Erschreckende Resultate zeigt das Fernsehen in der Familie. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und morgen muss ich um 5 Uhr aufstehen und müsste dann ins Krankenhaus arbeiten. Ich muss ich gerade ja keinen Bock. Ich wollte vielleicht kannst du doch die Mutti rufen, dass sie dir ein paar hinter die Ohren gibt, nachdem dir die Freundin schon die Haare geschnitten hat. Nee. So. Will keine hinter die Ohren haben. Was denn? Naja. Naja, ich muss sagen, also mich hat bei der Fahrraddemo so ein Kamerawagen vom ORB umgebrezelt, wa? Echt? Ja. Die werden immer besser hier, die Typen. Fall. Und jetzt momentan hat er sich gar nicht mehr bei mir gebellt, der ORB. Die wollten mir nicht viel Fahrrad bezahlen oder so. Halt war irgendwie Hinhaltungstaktik von den Idioten gewesen. Die sind clever hier auf dem Sender. Ja, auf jeden Fall sind die clever. Ja? Da denkst du, wie oft ich schon umgefahren wurde? Und noch keinen Pfennig gesehen. Ja, Herr Schwamm. Oh, da brauchst du echt einen Star-Anwalt. Hab ich ja. Ja, der ORB, der ist hartleibig. Ne, ich hab jetzt einen Anwalt mir genommen. Der muss dann sein, komm, jetzt übertreib aber auch nicht. Doch, hab ich. Der Sender muss ein bisschen jetzt zusammenhalten, damit ja so schöne Radiosendungen stattfinden können. Indem man sich dann über den Sender gleich wieder beschweren kann und den Sender beschimpfen. Nee, mach ich ja gar nicht. Na, das klang aber ein bisschen so. Ich hab jetzt nicht Fritz bestimmt, obwohl mich der Techno momentan auch ganz schön irgendwie anschön, ja. Na, bin ich Techno? Auf keinen Fall. Nee, aber ab und dann fahr ich schon mal einen Kamerawagen. Naja. Ich weiß warum. Ich hab das ja ein bisschen provoziert, muss ich dazu sagen. Aha. Aber Anwalt nehmen. Naja. Mein Lieber, das wird alles mitgeschnitten, was du hier sagst. Ja, weiß ich, naja, müssen wir hinten auf mein Rad. Und zwar vom ORB. Ja, weiß ich. Das ist ja. Real. Na, da wird dir bald eine schöne Rechnung ins Haus flattern, dass du, sagen wir mal, den Kamerawagen bezahlen kannst. Icke? Ja, warum nicht? Ja, weil er so viel kaputt ist, wenn Kamerawagen Fahrrad vorne rauf fährt. Na, hör mal zu, ey, da entstehen hässliche Lackkratzer in so einem schönen ORB-Kameraauto. Und dann fährt der ORB raus ins Brandenburger Land und jeder, sagen wir mal, Gummistiefel tragende Brandenburger denkt, na, warum haben die denn da so Kratzer in ihrem Kamerawagen? Das ist aber nicht schön, das soll mein Sender sein, damit kann ich mich aber nicht einverstanden erklären. Genau so eine Sache, diese enorme Rufschädigung. Und schon zahlen die Kinder Gebühren mehr. Hm? Also ich muss dem ORB den Rücken stärken und danke dir sehr für deinen Anruf. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir was. Und würde mich gerne von dir verabschieden. Na klar, und verabschiede mich jetzt auch von dir. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Jana. Tag Jana. Ich rufe aus Bernau an. Du rufst aus Bernau an? Ja. Ach, das ist ja ein Ort, den ich gerne grüßen würde. Ja. Steht da immer noch auf dem S-Bahn-Schild Bernau bei Berlin, so erniedrigend? Ja, genau. Ach, na, das ist doch aber eine Scham für jeden Bernauer. Ja, ach. Findest du nicht? Ist echt nur ein Vorort. Ja? Ja, klar. Und hat nicht mal, sagen wir mal, eine starke Bernauer autonome Szene, die das bei Berlin streichen könnte? Nee, also so dolle ist es hier nicht. Oder wenigstens auf allen Berliner Schildern bei Bernau rufschreiben könnte. Ja, genau, das wäre auch nicht schlecht. Das wäre doch eine schöne Spaßgerilla-Aktion. Ja, genau. Ach Mensch, die jungen Menschen sind so fantasielos, wa? Ja, eigentlich schon. Ja. Stehen rum in den Bars, denken nur an Molotow-Cocktails. Und so ein Zeugs. Denk das ist nicht dran. Schön. Solange sie dran denken, ist es ja in Ordnung. Ja, ja, ja. Und statt so ein paar schöne Berliner Schilder verstalten. Ja, genau. Kannst ja mal mit loslegen. Ich mach mit. Naja, das reicht ja hier den Mastermind zu geben. Krieg sowieso schon Ärger genug, wenn es wirklich passiert. Darf ich meinen Mann grüßen über deinen Sender? Hat der vielleicht einen Ortsnamen, dein Mann? Vielleicht können wir den kurz umtaufen auf... Der arbeitet gerade im Wedding. Ja, vielleicht können wir ihn Karl-Marx-Stadt nennen. Und dann könntest du ihn grüßen. Das ist ja ein Ortsname, wenn auch ein historischer Ortsname. Dann wird es gleich noch anspruchsvoller von der Sendung her. Und er wird wissen, dass er gemeint ist. Ja, klar. Dann grüß doch einfach mal. Aber du weißt wen oder was? Ja, den Ort. Den Ort? Der weiß dann schon, dass er gemeint ist. Ist doch nicht auf den Kopf gefallen, dein Mann, oder? Ist das echt so ein Depp? Nee. Der hört doch jetzt schon eine Weile zu, oder? Der hat sogar schon eine Weile Jura studiert. Oi, oi, oi, oi. Na, da wird er doch jetzt ungefähr wissen, woran er ist. Mit dir und mit dieser Sendung hier. Ja. Und wenn du jetzt in dieser verschwundenen Orte grüßt, dann wird er sich doch gleich angesprochen fühlen. Na, dann grüße ich Karl-Marx-Stadt, ne? Schön. Ach, da steht er jetzt, der kleine Karl-Marx-Stadt, mit stolzer Schmelterbrust. Das ist ganz aufgeregt. Nee, der ist 1,93. 1,93? Na? Was fängt man mit so langen Kerlen an? Oh, das fetzt doch. Was, wieso fetzt das? Das da kannst du zwei draus machen. Na, was soll ich? Ist doch jede Menge überschüssig. Was soll ich? Und dann wahrscheinlich noch außerdem noch lange Haare, wa? Nee. Haare fallen schon mächtig aus. Siehst du, das ist alles in die Größe gegangen. Ja, hättest du ja doch einen kleineren genommen mit so einem dichten Wuschelkopf. Was soll ich mit dem? Klein bin ich alleine. Findest du ohne Haare gut? Ich find's nicht hässlich. Naja, Geschmackssache, würde ich da sagen. Wollen wir noch aufs Thema kommen oder nicht? Ja, Ausbruchsversuche. Ja, also ich hatte eigentlich drei Ausbruchsversuche. Ja. Einmal mehr so einen gesellschaftlichen. Das war, da war ich 16, habe ich mir eine Glatze gemacht. Ach. Und ich habe in so einem kleinen Dorf gewohnt, ne? Hatte die Schnauze voll, wollte dieses ganze Normalsein irgendwo ablegen und dann habe ich... Da war man aber voll draußen, wa? So eine Frisur für 8 Mark und schon war man Outcast. Ja, genau. Und dann blieb dir aber wahrscheinlich ohne Standard über das Dorf zu verlassen, oder? Nö. Nee? Ich bin dann durchs Dorf gelaufen und ich hatte dann einen Hut auf von meinem Vater. Ich war aber ein leicht unentschiedener Ausbruchsversuch, oder? Nee, ich habe den dann mitten im Konsum, wo die Hauptdrahtstelle in unserem Dorf war, habe ich dann den Hut abgenommen. Ne? Gewissermaßen das Telegrafenamt. So ungefähr, besetzt. Genau. Und dann war es 5 Minuten später, war es voll rum im Dorf. Ganz genau, klar. Und was haben die Leute dann so gesagt? Na, jetzt waren wir ganz entsetzt und dann kam die so eine alte Fahrersfrau, ne? Ja. Die kam dann gleich an ihr Rand. Ah, wie siehst du denn aus? Und dann sollte ich den Hut abnehmen und dann mich mal eine Runde drehen und dann meinte, ach, so schlimm sieht's gar nicht aus. Ach, na, da war die aber ziemlich cool. Ja. Und hat sich die Frage verkniffen, warum hast du das denn gemacht? Nee, die kam dann doch noch die Frage. Ich habe eigentlich weniger gefragt. Ah, ja. Was mich daran gestört hat, dass wir mich dann gleich alle für ein Skinhead gehalten haben und sowas, ne? Ah, ja. Das war nur absolut nicht meine Absicht. War das jetzt, wenn du dich zurückerinnerst, eher so ein ungerichteter Protest oder wolltest du damit was Bestimmtes erreichen, außer Aufmerksamkeit zu erregen? Naja, es ging mir eigentlich überhaupt darum, nicht so zu den ganz Normalen zu gehören. Einfach nur mich irgendwo in meiner eigenen Haut wohler zu fühlen. Und ging's dir dann danach in dem Dorf besser oder schlechter? Naja, ich war dann halt, ach, die mit der Glatze, ne? Ja. Aber es war nicht irgendwie großartig anders. Aber da haben sie dann schon Platz gemacht, können sie, wenn man René kommen ist, oder wie? Ja, so ungefähr. Also es haben schon mindestens alle Leute geguckt. Ja, mal, ne? Also hat auch schon doch Vorteile und Wirkung gezeigt. Ja, hat Wirkung gezeigt. Ah ja. Und dann der zweite Ausrufversuch, der war ja schon prima. Ja, der war gefallen. Genial. Also da bin ich mit 18, da waren gerade die Grenzen auf, habe ich meinen Rucksack gepackt und bin abgehauen im Westen. Also da konnte man ja dann gerade so. Ja. Und als die Mauer schon weg war oder noch ja, vorher? Ja, genau, kurz, gerade danach. Ja. Und hattest du da ein Ziel oder war das so allgemein wollte, der Westen? Ja, ich wollte eigentlich nach Hamburg. Ja. Und nun wusste ich überhaupt nicht, was man macht, wenn man in den Westen geht, ne? Ich komme dann aus dem Osten und wusste überhaupt nicht, was man da macht. Ja, im Osten war ja klar, rechts laufen, links überholen und so. Das ja, aber war ja alles ausgeschildert. So, wenn man in den Westen geht, ich meine, wie sucht man sich da eine Wohnung und eine Arbeit so spontan? Ah, das ist ja heute noch schwer. Naja, und dann habe ich mir eine Fahrkarte nach Hamburg gekauft. In Hamburg habe ich dann auf dem Informationsschalter auf dem Hauptbahnhof gefragt, was man da so macht. Oh. Das war witzig. Dann hat mich dieser Mensch da zur Bahnhofsmission geschickt. Schon wieder die Fahrersfrau? Jedenfalls bei der Bahnhofsmission habe ich dann eine Fahrkarte nach Lübeck gekriegt. Da musste ich eine Nacht in der Bundesgrenzschutzkaserne übernachten. Mhm. Naja, und von da aus haben sie mich dann weitergeschickt nach Cuxhaven. Und dann? Dann habe ich 3 Jahre an der Nordsee gelebt. Was hast du dann? Hast du gleich eine Wohnung gekriegt und eine Arbeit? Ja, innerhalb von 10 Tagen. Ja. Also so ein kleines Zimmer, nicht? Aber auf jeden Fall war erstmal was zu kriegen. Und dann, wie lange hat denn das Gefühl, ausgebrochen zu sein, angehalten? Ach, die 3 Jahre hat es schon angehalten. Ach echt, so lange? Ja. Also der Alltag hat dich dann erst später eingeholt. Ja, klar. Ich meine, manchmal war es natürlich dann etwas einsam, nicht? Weil ich ja vorher gewöhnt war, also Riesenfamilie, also ja. 4 Kinder. Und immer ständig irgendwas los. Naja, wenn man da so ganz alleine rumhängt, dann muss man sich immer jemanden suchen, mit dem man irgendwas losmacht. Dann hast du doch aber sicher ein paar Cuxhavener kennengelernt. War das Cuxhaven dann? Ja. Und was hast du da gearbeitet? Ich habe da die Vorbedingungen zur Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ach, ist ja auch nicht schlecht. Und jetzt mache ich die richtige Ausbildung inzwischen. Und wo in Berlin? In Wandlitz. Ah ja. Also man darf, wenn man in Brandenburg wohnt, nicht in Berlin die Schule machen. Sonst muss man sich irgendwie so eine Einverständniserklärung aus Potsdam holen oder sowas. Und das ist mir so umständlich. Ja, und jetzt der dritte Ausbruchsversuch? Na, ich war für 14 Tage mit meinem Kind abgehauen. Also ich bin inzwischen verheiratet und habe einen Sohn. Ja. Wie alt ist der? 1,5, also fast schon 2. Ja. Naja, dann habe ich mir den geschnappt und bin mit dem abgehauen zu einer befreundeten Familie. Naja, wir hatten zu Hause mächtig Ehekrach und so und dann war das so wie mit dem Zigarettenholen fast, ne? Ja. Also, oder hast du echt mit dem Gedanken gespielt? Vielleicht melde ich mich in 40 Jahren mal wieder bei ihm. Naja, ich habe... Mal sehen, ob er immer noch grollt. Naja, ich habe dann mich irgendwo mit dem Gedanken nicht ganz abfinden können und wenigstens die Nummer da gelassen, die Telefonnummer. Aber, naja, die Überlegung war auf jeden Fall schon mal da, so von wegen, so gar nichts zu sagen, gar nichts zu schreiben und dann... Ich wollte ihn ja nicht endgültig verlassen. Ich wollte ja nur, dass wir einfach unsere Probleme auch mal ausdiskutieren, dass er das ernst nimmt und so. Und dann, naja, haben wir jetzt versucht, Kompromisse zu finden und... Wann war das? Das war jetzt erst vor einer Weile. Was heißt denn vor einer Weile? Vor 14 Tagen ungefähr. Ach, vor 14 Tagen bis jetzt zurück? Hm. Und jetzt, waren die ersten 14 Tage jetzt des neuen Lebens, waren die schon ein bisschen erfolgreich? Ja, war schön, ja. Er gibt sich also wirklich die allergrößte Mühe. Kurft doch ab und an mal Blumen? Ich habe jetzt erst von so einem kleinen Bengelblumen geschenkt gekriegt, den habe ich neulich aus dem Graben gezogen. Ach, und da ist der Mann dann erstmal entlastet wieder ja, für eine Woche. Ja, ja, prima. Der soll sich weiter um Mülleimer kümmern. Ach, schön. Na, du bist ja echt eine Ausbrecherin. Naja, deswegen dachte ich doch, also das passt doch. Ja, na, aber voll. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Fast Shangri-La-mäßig. Danke dir sehr für deinen Anruf. Bitte, bitte. Und grüß den netten, sich Mühe gebenden jungen Mann. Mache ich. Ja? Ja. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Der Thomas. Tag, Thomas. Mensch mal, jetzt hast du es schwer. Ja, das hat ja lange gedauert bei dir. Ja, nicht deswegen hast du es schwer. Warum? Na, schwer hast du es überhaupt. So, Ausbruchversuche. Ja, habe ich gerade weg, Ehen. Richtig großen. Aus meinem Leben. Aus deinem Leben? Wollte ich raus, hat nicht geklappt. Zum Glück. Auch nicht, weiß ich nicht. Naja, wenn es geklappt hätte, würden wir jetzt nicht telefonieren. Das wäre natürlich auch schade, wa? Ja. Oder? Eigentlich ja. Ja. Wenn man schon mal durchkommt. Wie hast du denn, was hast du denn, also warum, erstmal warum? Warum? Weil meine Kleine mir weggerannt ist. Oh, oh, oh, das kann ja aber schon hart treffen, wa? Ja, wenn dann richtig. Ja. Und da war echt, also war dann so hart, dass du dachtest, ach, dann wirklich Schluss, nichts mehr, nie wieder? Dass ich dachte, Schluss und nie wieder. Jetzt melden wir uns ab? Jetzt melden wir uns ab. Manchmal bin ich heute noch dran, aber naja, bringt's auch nicht. Und wie lange ist es her? Ja, 3 Monate jetzt. Und jetzt lässt der Schmerz aber schon langsam nach? Nee, im Gegenteil. Ach, wird noch stärker? Wird, also ne, stärker nicht, aber lässt doch nicht nach. Ach so, aber du bist stärker geworden. Ich habe einen Ausbruchversuch. Auf eine andere hat er wieder geklappt. Mein Leben hat sich sehr geändert, würde ich sagen. Nach diesem Selbstmordversuch? Naja, kann man so sagen, ja. Und was hast du da gemacht? Ach so, mein ganzes Leben umgestellt. Nee, ich meine, wie hast du Selbstmord versucht? Versucht, einen Pulsadern. Eieiei. Und jetzt sag mal, Jans, darf ich mal Jans direkt fragen, richtig mit der festen Absicht, dass dann da wirklich Blut rauskommt oder eher so anklagend in Richtung deiner Kleinen? Nee, das hat ja am Ende nicht geklappt, aber ich wollte auch nie, dass sie davon erfährt. Also, ah ja, es hätte eigentlich schon klappen sollen. Ja, weiß ich nicht. Im Moment denkt man nicht mal drüber nach, ja, ob es klappt oder nicht klappt. Da hat man andere Sorgen, denke ich mal. Also ja, ging mir jedenfalls so. Früher hatte ich an sowas nie gedacht. Und dann ist aber offensichtlich jemand gekommen und hat dir da geholfen. Ich bin selber innerlich so zusammengebrochen und habe dann einen Freund angerufen und um Hilfe gebettelt und ja, kam dann gleich und hat mich da wieder aufgebaut erstmal für den. Und das war dann aber auch so ein Punkt, wo du dann irgendwie aus diesem alten Lebenstrott dann ausgestiegen bist. Richtig. Ja. Und wie sah dieses Aussteigen dann aus? Ja, so hobbymäßig so, also völlig weg. Also jetzt fahre jetzt viel mehr in der Natur rum und so, mit Fahrrad viel raus und Fernseher halt rausgeschmissen, ja, lieber Radio auch ab und zu mal deine Sendung halt. Und weiß ich nicht, also auch das ganze Leben, man lebt ganz anders, viel bewusster alles so. Und das sind jetzt Sachen, die du jetzt, sagen wir, aus dieser Selbstmorderfahrung hast? Nicht nur unbedingt, also auch aus der Geschichte von früher, also mit meiner Kleinen. Das war. Das heißt, wenn du das früher schon gemacht hättest, wäre die Situation jetzt doch eine andere? Wäre wahrscheinlich eine andere gewesen, ja, wenn man so früher, weil wir viele Interessen hatten gleich gemeinsam. Ja. Auch Natur und eben auch Romantik und so ein Quatsch alles. Ja. Und das habe ich alles früher, naja, viel vernachlässigt selber. Ich bin ja selber schuld, dass es weg ist. Warten, hast du dich dann so rumgetrieben und Birne vollgehauen und mit dem Kerl? Nee, nicht unbedingt, nö, aber so, man hat sich gehen lassen, so ein Alltag drin und hat sich, also, um alle möglichen Leute halt mich gekümmert, meine Kumpels und sonst was, aber meine Kleine halt nicht. Ja. Und das habe ich jetzt eben abgestellt. Jetzt kümmere ich mich, da sie nicht mehr da ist, war mich nur noch um mich selber. Also viele Kumpels habe ich auch dabei verloren, aber naja, was soll das? Mit deiner Kleine ist aber nicht mehr zu löten? Weiß ich nicht. Sie hat sich abgemeldet bei mir und war der Meinung, sie müsste drüber nachdenken und ja, würde sich vielleicht irgendwann melden und das ist jetzt 3 Monate her. Und seitdem meldet sie sich nicht mehr und ja, ist viel mehr mit ihrem Ex-Freund unterwegs, ein Vorgänger von mir. Ja. Ständig, ist zwar nicht mit ihm zusammen, wie sie erzählt, aber man sieht sie halt immer wieder und ist nicht gerade leicht. Ah, das ist dann auch blöd, oder? Ja, ne. Ja, und du meldest dich aber auch nicht bei ihr? Nee, ich vermeide das. Weil sie mich darum gebeten hat, dass ich sie in Ruhe lasse, dann mache ich das auch. Weil soll ich auf den Käfig gehen, wenn sie von alleine nicht drauf kommt, man kann ja nicht erzwingen, ne? Ja. Und ist vielleicht schon so ein bisschen die Situation, dass du jetzt doch schon immer mal nach anderen Frauen hinterherkickst? Also ich meine jetzt nicht irgendwie auf den Hintern, sondern so denkst, ach, das ist aber auch eine nette. Ja, das weiß ich auch nicht. Sagen mir viele Kumpel, sucht er dann eine neue oder so. Das ist, oder? Nö, ich meine nicht so direkt, dass du das irgendwie so forcierst, aber dass das schon ab und an mal passiert? Nee, interessiert mich alles nicht. Komisch. Ja. Könntest mir Claudia Schiffer an dem Bett setzen, würde mich nicht interessieren. Ja, und hast du denn Freundinnen? Also ich meine jetzt nicht irgendwie mit denen zusammen bist oder mit denen schläfst oder so, sondern so wie Kumpels? Ja, hab ich auch, ja. Hab ich auch noch. Hast du auch noch? Hab ich noch, ja. Sind die da besser in so einer Situation, wenn man mit denen über so eine Geschichten reden will? Oder bringen da dann die Kumpels doch mehr? Kann ich, also, naja, weiß ich nicht. Also aus früheren Lebenslagen kann ich jetzt so sagen, gab es auch ab und zu mal ein Mädel, wo man sich dann besser aushören konnte bei solchen Sachen, ja, wenn man so Liebeskummer hatte. Aber ja, momentan ist es ein Kumpel, der mich da aufbaut, wenn ich wirklich so zusammensacke. Und das passiert immer noch regelmäßig. Aber so, dann ist momentan ist es ein Kumpel. Aber da denke ich mal, das kommt drauf an, weiß ich nicht. So wie man sich besser, mit wie man sich besser versteht. Kann man, also, das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Man hat ja immer so eine, weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe immer so zeitleidig, so, das ist dann sicherlich über Jahre hinweg auch einen guten Kumpel, mit dem man sich wirklich, dem man alt anvertrauen kann. Mhm. Und das kann durchaus auch mal Mädel sein, warum nicht? Mhm. Ist jetzt aber ein Typ im Moment. Jetzt, das ist ein guter Freund, ja. Dem man alt vertrauen kann, der dann auch zuhört. Und wenn du jetzt schon ein Vierteljahr so Zähne zusammengebissen hast und ein neues Leben angefangen hast, wie denkst du, dass es weitergeht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe irgendwann, dass er zurückkommt. Weil sie der Meinung war auch, dass sie, also sie sagte auch, dass sie mit meinem, ja, das bisherige Leben, das war nicht mehr unser. Und ja, sie meinte auch, man könnte sich nicht ändern und es würde immer wieder so sein. Aber na gut, den Beweis wollte ich einfach antreten, dass man sich ändern kann und dass ich auch mein Leben ändern kann und alles. Und das habe ich getan. Und irgendwie merkt man es ja selber auch, wa? Dass man sich ändern kann. Ja, man merkt es selber und ich bin auch fest, ich fühle mich auch wohl dabei. Das ist also nicht nur so, dass ich mich jetzt für sie irgendwie amputiere oder so, dass ich jetzt so sage, ja, jetzt lebe ich so lange, bis sie dann irgendwann wiederkommt und dann geht es vielleicht wieder von vorne los. Also das ist, ich fühle mich richtig wohl, ich fühle mich besser wie vorher. Mit meinem Leben auch so zufrieden. Nur halt in der Beziehung unzufrieden, dass sie nicht mehr da ist. Ja. Mensch, mal jetzt überlegt, was wir für eine schöne Musik spielen. Hast du eine Lieblingsmusik? Nee, ich weiß auch nicht. Du hattest vor 2 Wochen so eine schöne Platte, da hattest du dann alle Titel so angespielt. Die war gut. Ach ja, das war Barbara Guscher, die habe ich jetzt leider nicht dabei. Ja, die war gut. Die hat ja, na, die singt ja, die hat ja aus der Seele gesungen, wa? Ja, die war so ein bisschen. Ja, ja, die singt so die traurigen Liebeslieder. Ja, das war auch. Ach, Mensch, warte mal jetzt. Ich muss mal kicken, ich sortiere mal ein bisschen hier. Kleinen Moment, ja? Ach, mach du, was du gerne hörst. Das ist. Ja? Wenn ich so mal höre abends, so deine Musik ist auch gar nicht so verkehrt. Ach, da mach ich eine schöne Jazznummer, mach ich Billie Holiday. Ja, mach das. Das ist auch irgendwie so eine traurige Frau. Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal sehen, was ich da spielen wollte. Kleinen Moment. Wobei, ich weiß ja auch immer nicht, wenn man traurig ist, ob man dann traurige Musik hören sollte. Ja, das ist immer schwierig. Das ist bei mir auch unterschiedlich. Ja. Meistens legen wir was Aggressives drin. Dann geht die Wut weg. Da machst du dann echt so powermäßig, ja? Ja, also naja, richtig aggressiv. Ich bin ja auch kein Heavy-Fan, aber so ein bisschen Hardrock, ja. So ein bisschen dort. Ach, dann hören wir uns echt. Ist, Mensch, mach irgendwas. Ich wollte ja. Billie Holiday kommt jetzt auf jeden Fall. Jetzt überlege ich, was ich spielen sollte. Aha, aha, aha. Ach, dann spiele ich schon Now or Never. Irgendwie hat das schon was damit zu tun, wa? Jetzt oder nie. Mhm. Irgendwann muss man es in den Griff kriegen. Genau. Okay, tschüss. Tschüss. Hey there, Daddy, make up your mind. 'Cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby or never. 'Cause I've been so good to you. Now, baby, or never. 'Cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never. If I mean anything to you. Now, baby, or never. 'Cause you've wasted so much time. Now, baby, or never. 'Cause you can't make up your mind. Now, baby, or never. And it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't fall in love with me. I'm gonna call you once more on the telephone. I'll give you till 12 and I'll be gone. Now, baby, or never. 'Cause I've been so good to you. Now, baby, or never. 'Cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never. If I mean anything to you. Now, baby, or never. 'Cause you've wasted so much time. Now, baby, or never. 'Cause you can't make up your mind. Now, stay, or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, you won't fall in love with me. I waited last night for you to call. You give me no consideration at all. It's now, baby, or never, 'cause I wasted so much time. Now, baby, or never, and you must make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't. You do, baby, or don't. Either you will, baby, or won't fall in love with me. Das war also ja noch direkt extrem optimistisch, Billie Holiday. Jetzt ist mir eigentlich noch direkt noch nach dem Stück Musik. Spielen wir The ist eine Band für Englischlehrer. Hanky Panky. Und das jetzt aber eine Musik, die passt jetzt auch nochmal richtig zum letzten Gespräch. Die ist so schön. Die ist dann schon wieder ein bisschen traurig, nachdem die eben so lustig war, Billie Holiday. I can't escape from you. Das trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Thank you. is Hank Williams speaking for all the boys and saying if the good Lord's willing and the creeks don't rise, we'll see you for long. And until then... Vielleicht sollte ich nicht the sagen, sondern einfach mit Johnson, dann ist es vielleicht viel einfacher. Mann, jetzt habe ich doch ein schlechtes Gewissendenker. Andererseits, wer A und B sagt, muss auch C sagen. Da muss jetzt einfach zum Schluss doch noch eine lustige Musik kommen. Leslie Gore, auch so eine von diesen aufgeregten 60s Damen. It's my party. Kinder, dafür sind wir doch Deutsche, ne? Dass wenn schon Fleisch und Kartoffeln auf dem Teller liegen, dann dass dann auch ordentlich Soße dazu muss. Das war jetzt eben die Soße. Schön Semi-Bratensoße. Wir telefonieren, jetzt kommen wir mal wieder zu Fleisch und Kartoffeln. Telefonieren wir weiter. Die ist jetzt nicht, wo ich rausgestiegen bin. Hier, Tag, hallo? Hallo? Das ist irgendwie zu leise, was du da machst. Auch wenn du Kunst machst, Kunst zu leise bringt's auch nicht. Darum... Ach man, nicht schon wieder die Helge Schneider-Nummer. Kinder, lasst euch da mal irgendwas einfallen. Tag. Ja, hallo Jürgen. Ja. Na endlich. Na endlich. Ah, da, auf dich haben, wer bist denn du? Auf dich habe ich ja gewartet. Wir sind Simpelchen. Wer? Simpelchen. Ach echt? Ja, echt. Ach prima. Ach Jürgen, das ist ja heute wieder schön. Das ist ja so schön. Die Musik... Na war, na da geht einem doch das Herz auf. Schön, wir sollen ja toll sagen, aber ich sag trotzdem schön. Ja, wobei toll wäre nicht schlecht, man muss sich jetzt für ihn entscheiden. Ja. Mensch, sag mal, aber als jemand, der so, sagen wir mal, Kinderverse-Sattelfest ist. Nicht schon wieder. Nee. Nicht schon wieder. Da verfügt man ja dann doch weniger wahrscheinlich über Ausbruchsversuchserfahrungen, oder? Hab doch, ich, ja? Hab ich, ja. Aus dem Kindergarten, oder? Ja. Aus dem Kindergarten? Ich bin ja schon nicht mehr so ein ganz so junger Mensch, das hast du vergessen. Ja, nee, dich bringen sie doch nicht in den Kindergarten mehr, oder? Nee. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht? Ja, naja. Ja, der Ausbruchversuch, der ist auch gelungen, ja. Welcher? Na, der aus dem Kindergarten. Und der tut mir bis heute leid. Davon träume ich heute noch. Wieso? Naja, dass ich das aufgegeben hab. Ach so, na, das war dann aber kein Ausbruch. Oder war doch ein Ausbruchsversuch? Doch, ja, ja, der war, ja, ja. Nee, aber den meine ich nicht. Den meinst du nicht? Nein. Sondern einen anderen? Ja. Na Mensch, wenn eine erwachsene Frau anruft, dann kann man ja vorstellen, dass sich das, sagen wir, auf einen erwachsenen Mann bezieht. Nö. Nee, auch nicht? Nö. Ach, schade, so eine Sache höre ich, das höre ich ja natürlich immer, ja. Das Mädel war voll, also der letzte Anrufer, der war ja auch traurig, aber auch interessant. Also das fand ich wirklich mal auch ein bisschen niveauvoll, wollte ich mal sagen, was man da so gehört hat. Obwohl es traurig war, also versteht es jetzt nicht falsch. Nee, nee. Aber das Mädel davor, das hat das auf den Punkt getroffen, also mit ihrem... sozusagen den Fluchtversuch, aber es war ja kein Fluchtversuch, weil die Grenze schön offen war. Erst Haare ab, dann in Westen? Ja. Und dann mit dem Kind für 14 Tage verschwinden. Ja, also das fand ich schon nicht schlecht. Nicht schlecht, war, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Ja. Aber ich habe es ein bisschen anders gemacht. Also ich habe es gemacht, als noch zu war. Bis in Westen gegangen? Ja. Ja, das ist ja nur eine Möglichkeit, die einem jetzt auch verwehrt ist, wa? Man kann ja nicht mehr Ausreiseanträge stellen. Nee, so war das nicht. Nee. Ohne Antrag. Ach, richtig so über die Mauer? Ach, ganz anders. Also, wann denn? Aber so im 89 rum, wa? Mhm. Ja, da war der irgendwie so ruhmreich ohne mehr, ne? Na, also, doch. Ja? Die Story ist etwas, ja, wenn ich erzählen darf. Na, erzähl. Ja, das war am 29.09.89. Mensch, mit Koffer, das war auch ein bisschen die Loser-Variante, oder? Mit Koffer und ich habe nicht gewogen. Ich habe ganz im Gegenteil, ich habe so viel reingepackt. Also heute erkläre ich mich auch viel verrückt, aber sehr ja. Na, jedenfalls habe ich gedacht, ich komme ja nie wieder. Ne? Und aber sag mal, da warst du doch dann im Westen, als die längst schon hier, sagen wir mal, die Berliner da so über die Mauer gesprungen waren. Ja. Das ist bitter, oder? Ja, da habe ich geheult. Das ist echt ein Ausbruchsversuch, falsch rum quasi. Da habe ich so geheult und so geflucht, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Ui, ui, ui, ui. Ja, das hat mir dann leid getan, aber wir ahnten sowas, wa? Ja. Ja. Und wie die sagen, sie haben es gewusst, ich finde, die übertreiben ein bisschen, ne? Ja. Und aber wenn du das jetzt so heute siehst, hat denn das was gebracht, dieser Ausbruchsversuch? Ja, doch. Ja? Doch, ja. Doch. Und was? Einfach, dass man mal den Mut zusammengerissen hat und... Ja, das sowieso. So, weil das eine Entscheidung getroffen. Das war ja nun nicht so leicht. Also, es war ja nicht ein Tag, da bin ich, ne? Ja. Das ist über Ungarn gegangen, die Sache, und richtig über die Grenze, so per Füße, ne? Aber nicht jetzt hier so wie manche, so Abenteuer und so, sondern mit dem Reisebus. Und dann sind wir ausgestiegen an der Grenze und dann sind wir rübergelaufen. Und dann sind wir wieder eingestiegen in den Reisebus. Eigentlich auch traurig, aber... Eigentlich auch traurig. Ja, andere, schon ein bisschen ja, die Loser-Variante, oder? Nee, das ist keine. Nee? Nee, ich finde nicht. Mit Neckermann-Reisen ausbrechen? Nein, das war, wir haben uns am Balaton getroffen mit Leuten aus Heidelberg. Und ja, da sind wir dann mitgefahren. Mhm. Mhm. Und was hattet ihr gebracht? Naja, was hattet ihr gebracht? Also, Heimweh... Ja, wunderbar. Ja. Und 10 Kilo weniger. Kinder, ja, na, das ist ja nur wenigstens was. Ja. Ja? 10 ist jetzt übertrieben, aber 5 waren bestimmt. Aber nun stell dir doch mal einen vor, da sitzt er irgendwie ewig hinter Jittern, dann ja, feilt er das alles durch, ja, dann ist er raus, dann ja, sitzt er draußen ja, und dann kriegt er Heimweh. Ja. Heieiei. Ja, das hattet ihr aber. Naja, und vielleicht auch die Erfahrung, dass die Leute, ich meine, heute schimpfen viele und sagen, ja, die Wessis und die Besser-Wessis und so, aber ich habe da also nur gute Erfahrungen gemacht, wa? Muss ich wirklich sagen. Also. Und die gelten bis heute, die guten Erfahrungen? Ja. Die doch. Heidelberger sind immer noch nett. Ja. Wie damals im Bus. Die waren ganz lieb, alle, wirklich wahr. Da hat uns jeder geholfen. Also, naja, gut, einer war, der hat gesagt, ja, wir suchen alle eine Wohnung und jetzt kommt ihr. Aber dem habe ich dann auch meine Meinung gesagt und der war dann für mich gestorben, ne? Bis heute ist der für mich gestorben. Aber ansonsten, alle anderen Leute, muss ich immer wieder sagen, also, angefangen von unseren Verwandten, das war natürlich leicht, aber guck mal, wir hatten nach einer Woche, nach 3 Wochen eine Wohnung. Mein Mann hatte Arbeit, ich hatte auch so Arbeit, so zu, naja, nicht ganz so, aber. Und alle in Heidelberg? Ja. Hm. Und jetzt, dann bist du aber wieder zurück? Ja. Und war das auch ein Ausbruchsversuch, oder? Ja, ich glaube ja. Der war noch stärker wie der andere. Wieso das? Naja, weil ich weiß nicht, das ist ja nicht so einfach, wenn man denn da ist und die haben alle sich den Arsch aufgerissen, auf Deutsch gesagt. Und man hat im Grunde genommen alles und man jammert, wenn man Heimweh hat. Naja, und dann sind sie nicht so gut zu sprechen eine Zeit lang. Aber dann geht's wieder. Und dann bist du mit Mann und Familie und habt ihr gedacht, jetzt müssen wir zurück. Ja. Dass das Heim nicht mehr so weh tut. Ja. Und jetzt seid ihr wieder hier. Ja. Und alles wie früher? Nee, auf keinen Fall. Nee, das hat sich total verändert. Das ist ja logisch. Seid ihr in einer anderen Wohnung gelandet, oder? Nee, das nicht. Dann wieder in die alte Wohnung drin. Das ist eine Story, ja. Da bin ich hingegangen und hab zu meinem Hausmeister gesagt, ich habe meinen Schlüssel verwummelt, ob er mir nicht mal die Tür aufmachen kann. Ach, nach 2 Jahren? Nein, ach wo, nicht nach 2 Jahren. Ach so, dann gleich praktisch. Im Dezember sind wir das erste Mal wieder eingereist. Ah, ja, ja, ja. Ja. Ach clever, da hat ja keiner mitgekriegt, dass ihr abgehauen seid. Ach, na, das ist ja auch wieder peinlich, oder? Und dann hat er mir die Tür aufgeschlossen und dann stand ich in meiner leeren Wohnung und dann habe ich schon wieder geheult. Und dann habe ich gesagt, ich gehe ja nicht mehr weg, da war mein ganzer Balkon voll Taubenkacke. Na, wie lange wart ihr denn da in Heidelberg? 3 Wochen? Ein halbes Jahr. Ach, ein halbes Jahr? Mhm. Ist ja so viel. Am 1. März sind wir wiedergekommen. So viel auch nicht. Nee, naja, aber das ist schon eine Zeit. Das glaubt man nicht, aber das, naja. Naja. Ah, ja. Und jetzt immer mal, wenn Frühling ist, nochmal hinfahren und kicken. Ja, das ist schön da. Also, muss man ja nicht sagen. Ja, doch, das ist toll da. Aber das nützt alles nichts. man Heimweh hat, auch wenn sie alle lieb sind. Gut. Ja. Mensch, da haben wir jetzt aber einen ganz komplizierten, vorsichtigen, seltsamen Ausbruchsversuch gehört. Na ja. Ja, nee, war schön. Ja. Aber, bisschen Himpelchen und Pimpelchen, ne? Darf ich noch, Jürgen, darf ich noch eine ganz kleine Kritik loswerden? Oder soll ich die lieber loswerden, wenn du wieder Musik machst oder Nachrichten kommst? Nein, da bin ich ja Stalinist genug. Ja? Kritik und Selbstkritik, natürlich. Ja. Hm. Also, wurde ja schon angesprochen, ne? Mit dem teuren Friseur und so. Ja? Jürgen, du bist doch so ein Süßer. Ich sollte doch lieber ein Gummi ins Haar, mein Mensch, ja, bitte. Ich bin ja neulich wegen Barbara Goscha weggefallen, wegen Jimi Hendrix, aber das habe ich ja eingesehen. Das safer Haarschnitt. Und da wollte ich das schon ganz leise anklingen lassen. Aber du, oh naja, ich fand dich vorher besser. Ausbruchsversuch. Ja, naja, okay, ja. Gut, machen wir aber jetzt mal Schluss. Aber das war so meine Meinung. Ich nehme es zur Kenntnis, ich äußere auch Selbstkritik und mache aber nichts. Nee, ist klar, hast ja einen dicken Kopf, das wissen wir ja. Ja. Und den längeren Hebel. Gut. Ja. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt nochmal eine ganz, nach diesem seltsamen Ausbruchsversuch, kommt jetzt auch nochmal eine ganz seltsame Musik. Das ist auch so ein komischer Ami Compilation-CD, die heißt The Makers of Smooth Music. Da haben sie dann irgendwelche ganz obskuren Singles, man hört es immer noch, auf CD überspielt. Der Typ schreibt hier in dem Booklet, dass er die Musiken wunderbarerweise in einem alten Radiostudio gefunden hat und das sind immer Musiken waren, da haben irgendwelche Hörer haben immer prima Texte gemacht, sind dann mit den Texten ins Studio gegangen, dann hat sich da eine Studioband zusammengetan, dann haben sie den Text da seine Texte singen lassen und dann haben sie hinten eben very, very smooth music, super, super sanfte, nette, coole und manchmal auch etwas vorsichtig härtere Musik gemacht. Wir hören jetzt Beat of the Traps mit Rod Terry and the MSR Singers. Ist nicht ganz gekonnt, aber gut gewollt. See you. Fritz Kurzinfo. Fernsehduell. Im französischen Fernsehen haben am Abend die beiden Präsidentschaftskandidaten Jacques Chirac und Lionel Jospin diskutiert. Der konservative Pariser Bürgermeister Chirac und der sozialistische Politiker Jospin stehen sich am Sonntag in einer Stichwahl gegenüber. Appell. Die USA haben Kroatien und die kroatischen Serben aufgefordert, ihre Streitkräfte aus Westslawonien abzuziehen. Denkpause. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind am späten Abend in Stuttgart unterbrochen worden. Sie sollen heute Vormittag fortgesetzt werden. Sperrung. Aus Anlass des israelischen Gedenk- und des Unabhängigkeitstages wurden heute die Grenzen zum Westjordanland und zum Gazastreifen geschlossen. Sport. Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft in Schweden erreichten der Gastgeber sowie Finnland mit hohen Siegen das Halbfinale. Schweden gewann gegen Italien 7:0 und Finnland gegen Frankreich 5:0. Tennis. Beim Münchner Grand Prix Turnier unterlag Boris Becker in der ersten Runde Henrik Dregmann. Michael Stich gewann gegen den Peruaner Jean Isagat. Wetter. Nachts klar, örtlich leichter Bodenfrost, am Tag sonnig, 18 bis 22 Grad. Verkehr. Es gibt keinen auf Berlin und Brandenburgs Straßen dennoch und überhaupt gute Fahrt. Hallo, wir sind die Ärzte aus Berlin. Aus Berlin. Wir gehen auf Tour, da kann man uns ansehen. Wir ziehen uns aus, also kommt alle zum Konzert. Am 7. Oktober in Berlin im Tempodrom, präsentiert von Fritz. Komm auf, du. We'll be right back. alle nochmal wach geworden mit Joanna Hatfield? Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja. Kinder, jetzt, wie lange ist es noch? Mann, jetzt. 22 Minuten, die reißen wir noch runter, wa? Nur eine Musik dazwischendurch, wie lange dauert die? 3:26, dann bleiben noch 18,5 Minuten, das schaffen wir. Tag, wer bist denn du? Mich kriegt er doch damit nicht. Es ist irgendwie neu hinzu, dass es nicht alles über Telefon kommt, oder? Hallo, junger Mensch, bist du da? Ihr hört da einer dazu? Hey! Hallo! Ach, wollt ihr mir eine Freude machen, wa? Hallo? Tag! Ja? Na, wenn es nicht Sir Henry ist. Ach. Ganz geschafft. Mensch, wa? Eben noch gesungen und jetzt schon wieder telefonieren müssen. Ist das? Ist nicht so leicht. Ja, war bestimmt richtige Musik, ne? Hä? War nicht schlechte Musik. Ja, ist so. Ja. Was machen wir jetzt? Feierabend. Tschüss. Ciao. Tag, wer bist du? Ja, hallo, hier ist Hans-Peter. Ich grüße erst mal Dresden. Sag mal, Kinder, wieso, gibt's denn heute so eine sächsische Konzentration hier in der Sendung? Kurve heute dran. Wie bitte? Die Südkurve heute dran. Weil die Südkurve, könnt ihr mal Welle machen? Naja, alleine geht das nicht so gut, außer im Radio. Ah, naja, das wäre doch... Du hast ja jetzt eine Welle. Das wäre doch toll. Na, ich mache ja sowieso mal Wälder. Nee, ich meine mit Hahn. Ja. Mein Gottschalk, ne? Oh komm, Gottschalk ist ja nur wenn dann das genaue Gegenteil. Erstens ist er über 1,90, was der hoch was zu bedeuten hat. Aber ja, dann nur von der Haarfarbe und vom Dialekt. Von dem Rest schweigen wir. Ja, Dialekt kannst du bei ihm nicht reden. Naja, nicht mal das. Gut. Gut. Halt abgehakt. Von wo rufst du denn an? Sag mal, von wo rufst denn du an? Ich rufe aus Dresden an. Ey, Mann, scheint da echt wie ein Pest zu sein, die. Ja. Ich wollte eigentlich fragen, was jetzt auch fast schon passt, ob du mal eine richtige Musiksendung machen kannst. So, ich meine so mehr mit Hörermusik. Also jetzt weniger die, die gerade war, sondern mehr so selber gemachte. Selber gemachte. Mhm. Ja, ach, das ist immer so riskant. Also eigentlich würde ich es ja mal gerne machen. Ja, dass du mal so richtig aufrufst, dass die Leute es einschicken und dass du es dann anhörst und abspülst. Aber die Erfahrung, das Problem dabei ist ja immer, man weckt ja immer Hoffnungen bei den Leuten, dass die Musik gespielt wird. Wie bitte? Man erweckt ja immer Hoffnungen bei den Leuten, dass die Musik gespielt wird. Und jetzt ja. Wirklich ganz grob über den Daumen. Und da wirst du mir zustimmen müssen. Ja? Du wirst mir nicht zustimmen wollen, aber du wirst mir zustimmen müssen. Ist dann von 20 Nummern sind 19 scheiße. Ja, aber die eine, die machst du dann, oder? Die eine, aber dann zeige ich ja noch keine Sendung. Ja, dann nimm mal an, schicken wir 200 Leute. Dann habe ich 10 Musiken, meinst du? Naja. Und dann singen dir noch welche irgendwie. Gut, wenn die Kinderreim vor. Wenn die 200. Kassette hier eingetrudelt ist, dann mach ich's. Okay. Ja, nee, also Musiken kann man hier mal herschicken. Ja, muss man vielleicht, wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn man draußen richtig laut und deutlich Musik draufschreibt, dass ich gleich weiß, worum sich das handelt. Ah. Ja, und dann würde ich mir die schon anhören. Und wenn sie prima ist, würde ich sie so ja spielen. Apropos Musik, sag mal, spielst du heute als letztes Stück das letzte Stück? Als letztes Stück spiele ich das letzte Stück, wieso? Frag das ab, ob das heute mit Ansage kommt. Mal sehen. Die kommt von mir. Das ist klar. Ist jetzt extrem intern geworden. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss. So, jetzt will ich aber hier noch einen Ausbruchsversuch hören. Hallo? Hey Kinder, ich hab's raus. Ach ja? Mhm. Den spielen wir danach. Hallo? Das war jetzt auch nicht ganz so viel, wie ich mir vorgestellt habe. Ist da noch jemand? Nee, leider nicht. Tschüss. Ah, zu spät. Tag. Ja, hallo, hier ist der John. Erstmal drei große Dankeschön für dich. Für Billie Holiday und für It's My Party and I Cry If I Want To und für die Entdeckung neuer Geräuschwelten. So was du da am Anfang gemacht hast mit dem Mikrofon. Das fand ich total. Das klang toll, wa? Das könnte ich ja vielleicht nochmal das zum Mitschneiden machen. Oder? Ja, also ich mag so eine abgefahrenen Geräusche, auf die man normalerweise nicht kommt. Ja, ich war ja selber ganz erschüttert, was für ein wunderbares Geräusch das ist. Hast du mal, wenn du so Wein trinkst, ich weiß nicht, ob du Wein trinkst, aber hast du mal versucht, da den Korken vom Korkenzieher nicht so ganz normal lässig abzudrehen, sondern ganz, ganz langsam den Korken abdrehen? Das stimmt. So ein geiles Geräusch. Ja, das stimmt, das hässliche Geräusche, wenn man sie ganz langsam macht, total toll werden, wa? Das quietscht dann nicht so, sondern wird dann so ein ganz, ganz sanftes, leises Knarren. Ja. Und das hat sofort eine enorme Erotik. Ja, natürlich. Ja. Ach, na, das ist ja schön. Da ist ja ein sensibler Menschen hier jetzt erwischt. John. Vielleicht, wenn du mir das sagst, okay. Doch, sage ich dir. Ja, ich würde dir auch gerne ein Zertifikat zuschicken. Dass du ein sensibler Mensch bist. Ein Sensibilitätszertifikat. Ja, ein Sensibilitätszertifikat. John, hast du denn Ausbruchserfahrung? Naja, mir ist im Nachdenken über dein Thema, ist mir eingefallen, also dass so Träume ust oft was mit Ausbruch oder Flucht zu tun haben. Also mir sind ust viele Träume eingefallen, die was mit Flucht zu tun hatten. Das fand ich schon ziemlich seltsam. Und die du dann in Situationen geträumt hast, die dann tatsächlich auch zur Flucht animiert haben? Na, nicht unbedingt, aber ich habe eben noch mal in so einem komischen Traumlexikon nachgeschlagen und da stand doch, was ich aber auch schon vorher wusste, also dass also wenn man von Flucht träumt oder wenn Flucht eine Rolle spielt im Traum, dass das auch sehr häufig was damit zu tun hat, dass man im realen Leben vor irgendwas flüchtet oder sich nicht traut, sich irgendeiner Sache zu stellen oder so. Aber meist ist es so, dass ich schon also aus irgendwelchen Träumen auch erkennen kann, wo die herkommen, aber bei vielen halt auch nicht. Das sind dann meist ziemlich schräge Sachen. Ja. John, wie alt bist du denn? Ich bin 27. Aber sag mal, da ist man doch schon so alt, dass man doch schon so ein oder zwei irgendwie artete Fluchtversuche unternommen hat. Und naja, wenn man vielleicht, sagen wir mal, nach Mexiko auswandern wollte und sich dann doch auf dem Treppenabsatz kehrt gemacht hat, weil er dann doch irgendwie der Mut verlassen hat. Ich bin vorhin ausgebrochen aus meinem Vorsatz, was für die Schule zu tun, indem ich deine Sendung angeschaltet habe vielleicht, ja. Ah, nein, nee, das war nicht so. Oder als ich ganz klein war, als ich ganz klein war, jetzt bin ich mal abgehauen. Mit einer guten Freundin da. Ah, da siehst du das doch schon mal schön. Wie alt warst du denn da? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube so 4 oder 5 oder so. Und hast du noch ungefähr eine Vorstellung, wie weit ihr gekommen seid? Wie viele Meter? Ja, kennst du Weißensee? Ja. Kennst du einen Pistolsplatz? Ja. Ja, von der Gegend so etwa bis zur Ecke Rölkestraße, Rennbahnstraße. Dann lassen sich die Meter noch zählen, ne? Nee, also war ziemlich abenteuerlich. War das denn wenigstens nachts? Nö, so weiß ich nicht, tagsüber. so über Gelände vom Krankenhaus Weißensee noch, ja. durch so Strupp und. Also auf jeden Fall weiter, als ihr jenen durftet. Ja, na klar. So dass gewissermaßen so eine imaginäre Grenze überschritten wurde? Ja, na, ich wollte irgendwie, ich kann mich wirklich nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß, dass ich eine ziemlich abstruse Vorstellung hatte, wo ich hin wollte. Irgendwie hatte ich gerade Dschungelbuch gelesen oder so. Und wollte in den Dschungel zum Mowgli oder also irgendwie so eine Vorstellung hatte ich im Kopf und die habe ich wahrscheinlich auch meiner damaligen Spielfreundin in den Kopf gesetzt. Auf jeden Fall sind wir beide zusammen abgehauen. Und wann haben euch die Häscher dann gekriegt? Naja, ich meine, inzwischen haben sich die Leute schon Sorgen gemacht oder so, aber Häscher waren noch nicht unterwegs. Nee, irgendwelchen Leuten ist wahrscheinlich aufgefallen, dass so zwei merkwürdig kleine Wesen so ja, so in der Gegend rumirren und ich weiß nicht mehr, wer es war, ob das irgendein Typ war oder eine Frau oder ein Taxifahrer, aber irgendwer hat uns halt mal angehalten und gefragt, wo wir denn hinwollen. Und es war jetzt... Nee, ganz noch nicht. Also es war jetzt kein freundlicher junger Förster oder so. Ja. Aber, und dann seid ihr wieder... Ja, irgendwer hat uns dann aufgeregt. Und das hat dich dann so geprägt, dass du von vornherein keine Ausbruchsversuche mehr unternommen hast. Weil ja, der erste schon... Ja, ich mache so weit in Träumen. Also. Ja. Ach, dann kompensierst du das in Träumen. Aber in der Realität würdest du dich dann jetzt nicht mehr trauen, sagen wir mal, deine Stullenbüchse zu nehmen und einfach loszugehen. Naja, also, da habe ich schon Schwierigkeiten mit. Also ich merke schon, dass ich... ich weiß nicht, ob ich es immer war, aber ich bin schon ziemlich konservativ und... also... würde mir schwerfallen, hier irgendwie irgendwo schnell irgendwo Zelte abbrechen und mit möglichst wenig Sachen weg. Ja, also eher die Flucht nach innen, die macht nicht so viel Umstände. Nee, das ist ja keine Flucht nach innen. Also wenn Flucht in Träumen auftaucht... So, Traum ist ja, würde ich doch schon denken, eher nach innen gewendet. Also man um je zu, sagen wir mal, einen Flug zu buchen, einen Pass zu besorgen, alles so, sich das wird ihm eher in Träumen gegen bewusst gemacht, tropische Krankheiten zu impfen. Also es wird ihm eher bewusst gemacht, dass das mal wichtig wäre, vielleicht mal sich irgendeiner Sache real zu stellen oder vielleicht auch mal real zu flüchten oder ja, aber durch so eine abstrusen Träume. Wird dir das dadurch wirklich bewusst oder wird das dadurch so kompensiert und erledigt, dass du sagst, ach, nur war ich im Traum in Mexiko, warum soll ich da noch hinfliegen? Nee, erledigt Traum ist Bild, ja. Träume erledigen ja nichts für dich. Ja. Die ja, übermitteln dir ja bloß wichtige Botschaften so. Na, wobei, man kann ja im Traum auch doch wirklich eine Menge abarbeiten. Also es ist ja nicht bloß so, dass Traum jetzt so Bedeutungen formuliert, die man dann am nächsten Tag liest, wie fremde Mitteilungen und irgendwie zur Kenntnis nimmt und sich denen folgt oder nicht folgt, sondern das, was man träumt, da arbeitet man ja auch Realität schon ab. Ja, natürlich, aber nur begrenzt. Also wenn man halt ganz passiv mit seinen Träumen umgeht, und halt mit den Träumen nicht arbeitet. Ich meine, das mache ich auch nicht. Ich denke zwar viel drüber nach, also wenn ich mich noch an einen Traum gut erinnern kann. Aber ich meine, wenn man nicht verarbeitet so seine Träume, auch auf einer Wachebene, dann denke ich, bleibt diese Wirkung auch immer begrenzt. Meine ich den Teufel an der Wand. hast ja, du naja, du bist... Bezug auf deine Träume, oder? Ja. Oh, oh, oh, oh. Nein, ich gehöre zu den Unglücklichen, die sich an ihre Träume immer nicht erinnern können. Ja. Oder ich weiß nicht, ob das Unglück ist oder nicht. Ich meine, ich lerne das nicht. Also momentan ist mir das nicht so wichtig, weil ich mich häufig erinnern kann. Aber dann gibt es auch Techniken, um das zu lernen. Also das ist nicht so eine Sache. Ja, na, das gibt ja beherrschst du das Wachträumen? Kennst du das? Nee, wie heißt das? Wachträumen, Hellträumen, Wachträumen, Wachträumen heißt das. Sich im Traum bewusst zu werden, dass man träumt. Und unter aller Willensanstrengung, die aber natürlich ganz vorsichtig sein muss, also unter aller Willensvorsicht, versuchen, den Traum zu beeinflussen. Das ist eine total geile Sache. Also, ja, das hat mir neulich ein Freund erzählt. Ja, natürlich, das geht. Ich hab, also ich kann das nicht, aber ich meine, ich hab da auch von gehört oder so. Mein Castaneda beschreibt das zum Beispiel ja. Auch. Das fand ich mal ganz faszinierend, wie ihm Juan als große Aufgabe gestellt hat, irgendwie, wenn er träumt, im Traum seine Hände anzugucken. Und der fand das erst völlig verrückt und meinte, das geht überhaupt nicht und so. Aber es war halt eine große Aufgabe, das musste er machen. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber nach ein paar Jahren hat er das erste Mal gepackt. Und dann ging es einen Schritt weiter. Also, dass er, wenn er es schafft, im Traum seine Hände anzugucken, dass er dann ganz langsam hochgucken soll und sich umgucken soll, was er sieht. Und so kann man das immer weitermachen, also bis man auch die Träume total beeinflussen kann. Ja. Aber das ist schon ziemlich abgefahren und sehr kompliziert. Naja, der Typ hat, also der mir das erzählt hat, der hat erzählt, dass er auch immer nächtlich dran übt und übt und übt und manchmal schon relativ weit gekommen ist. Dass er zum Beispiel einen Traum hatte, wo er mit Freunden in seinem Zimmer saß ja. Und dann ging er raus ins Nebenzimmer und da war auf einmal lauter Malersachen standen da rum und das Zimmer war nicht so, wie es eigentlich war, das Zimmer. Und da hat er gemerkt, dass er träumt ja. Und dachte, wenn er jetzt zurückgeht ins Zimmer, dann sitzen da die beiden Freunde und dann wird er die in eine ganz schwierige Diskussion verwickeln. Und er weiß aber, dass die beiden ja nicht real sind. Er wird ja. Die Diskussion gewissermaßen beherrschen und wird aber eine ganz schwierige Diskussion entfachen und geil, wendet ja. Sich um, will zurück ins Zimmer gehen und da packt ihn so eine Vorfreude, dass er die jetzt so aufs Glatteis führt, seine Traumfreunde, dass er aus dieser Vorfreude heraus aufgewacht ist und der Traum zu Ende war. Ja, da war er auch schwer enttäuscht. Das fand ich aber so prima Erzählung. Ja, natürlich, das ist toll. Also ach, das würde ich auch gerne können. Nee, ja, aber ich hab's so bewusst nicht gepackt. Also krieg zwar manchmal im Traum mit, dass es ein Traum ist und bin dann manchmal froh und manchmal weniger froh, aber... Aber bist du dann doch so unkonzentriert, dann nicht beeinflussen zu können? Naja, ist schon schwierig. Ja. Nee, also ich hab zum Beispiel... Also was ich gerade erst... warum mir das wahrscheinlich bloß eingefallen ist, weil vorhin, als du Thema genannt hast, ist mir überhaupt nicht eingefallen. Aber ich hab gerade erst vor ein paar Nächten... Also zu meiner Überraschung, das zweite Mal geträumt, dass ich einen Banküberfall mache und wo ich genau, also ich hatte dabei immer, also sowohl beim ersten Mal als auch beim zweiten Mal hatte ich immer ein Problem. Der Banküberfall, das war ganz easy, überhaupt keine Probleme, nichts. Aber aus der Bank rauszukommen, also die Flucht, ja, das war immer das Problem, womit ich das erste Mal sehr gut klargekommen bin, obwohl das in einer Tragödie endete. Aber das zweite Mal habe ich mich total mies angestellt, wa? Und ach, das war dann, du hast dich dann im Traum quasi bloß dämlich angestellt, aber das war nicht so diese C-Flüssigkeitsvariante von dämlich, Traum, wo man da nicht... Ich bin in den Knast gekommen. Ich meine, schon ziemlich, und das war beim zweiten Traum, war das schon das zweite Mal. Also ja, im Prinzip waren es drei Banküberfälle, obwohl ich den zweiten nicht geträumt habe. Der spielte bloß eine Rolle im dritten Banküberfall. Ach so. Und ich war gerade auf Bewährung draußen. Also meine Fluchtträume, die ich so als Kind hatte... Die waren ja immer davon gekennzeichnet, dass man quasi wie in Sirup gelaufen ist und die Füße nicht vom Boden losgekriegt hat und immer mal so gezogen oder wie in Kaugummi so irgendwie. Ach, das war ganz gruselig. Die waren so gruselig, dass ich mich heute noch dran erinnere. Ja, das klingt so Freddy Krüger-mäßig, da spielt es ja auch mal eine große Rolle. Ja, ich hab mal geträumt, dass ich Goebbels war und da war mein Hauptproblem auch, es waren keinerlei politische Probleme oder politische Dimensionen, die der Traum hatte. Mein Hauptproblem war bloß, wie komme ich aus Deutschland weg? Die Russen kommen, die werden mich aufhängen. Was mache ich, wa? Also, das war mein Hauptproblem, als ich Goebbels war. Und das ist schon ziemlich seltsam. Das wird wahrscheinlich auch das Hauptproblem von Goebbels in der Situation gewesen sein. Insofern war das wahrscheinlich ein richtig historisch realistischer Traum, den du da geträumt hast. Ja, vor allem war da immer so ein mieser Typ. Und der hieß Adolf Hitler. Und der war noch viel mächtiger als ich. Und der hat mir das mal verboten. Also, ich wollte immer Uste Pelze zusammenraffen und abhauen. Und er meinte, das geht nicht, du musst hier bleiben, wa? Und hatte auch ein bisschen Schiss vor dem Typen, war. Und deswegen habe ich mir jetzt immer nicht getraut, abzuhauen. Mensch, da warst du dann aber dann, also jetzt nicht als im Traum, sondern nach dem Traum, warst du dann ganz froh, dass die Rote Armee gekommen ist, oder? Also mich hat der Traum schon schockiert, war. Ich meine, ich habe ja da, also ich war einfach bloß Goebbels, ich habe da keine miesen Sachen gemacht, bewusst im Traum. Ja. Aber nein, eigentlich schon Schreck gekriegt, dachte ich, Mensch, was träumst du hier, war? Nee, aber für dich war das Erwachen dann doch auch eher ein Akt der Befreiung. Ja, irgendwie habe ich es auch geschafft, mich auf die Flucht zu machen, irgendwie durch die Wälder und so, kann mich noch dran erinnern. Aber ich glaube nicht, dass ich es gepackt habe. Also aus so einem Träumen erwache ich dann schon lieber und denke... Oh. Mensch, damit sind wir mit deinem Traum noch richtig in so aktuellen Diskussionen, die Woche hier bestimmt gelandet. John. Das ist jetzt 8. Mai. Ja, klar. Da hast du jetzt direkt zum 8. Mai hin geträumt. Oh. Haben wir die Kurve wieder gekriegt, oder? Jede Menge ja, abgedeckt in der Sendung. Deine Sendung noch eine aktuell politische Dimension bekommen. Mhm. Was will man mehr? Ja, immer ganz gut. Das kannst du als positiv und erziehungswert verbuchen. Und, oh ja. Gut. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, war schön mit dir zu reden. Tschüss. Tschüss. Spiele ich jetzt noch quasi eine Musik und dann sage ich, dass die Sendung zu Ende ist und dann ist die Sendung zu Ende. Aber jetzt kommt noch eine Musik, die ist auch so ein komischer, im Grunde ein Loser, ein Fluchtversuch oder Ausbruchsversuch, der kläglich gescheitert ist, der aber so musikalisch so großartig ist, dass er von daher nicht gescheitert ist. Voll verrückter. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin auch ein Idiot. Ich schaffe es immer wieder. Das nicht so richtig auf die Reihe zu kriegen, wie ich mir das gerne vorstelle. Und dann muss ich, dann sehe ich mich natürlich dann immer gezwungen, irgendwie so zu reparieren. Jetzt habe ich es repariert, glaube ich. Juliane Werding. Verrückter Ideen. Da sagt er nur zum Spaß, komm, lass uns auf die Reise gehen. Doch der Rauch schmeckte bitter, aber Conny sagte mir, was er sah. Ein Meer von Licht und Farben, wir ahnten nie. Darauf geschah. Am Tag auf seinem Grab. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen, am Tag, als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn, das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Kinder, bin ich stolz. So, ja, der legendäre MC Lücke zeigte sich von dieser Musik eben schwer beeindruckt. Der wird gleich den Night Flight übernehmen. Ich verabschiede mich. Das war der Sprechfunk diese Woche. Nächste Woche kommt wieder ein Sprechfunk und verabschiede mich natürlich noch mit dem Schubert. Der wird jetzt sogar noch angesagt, aber falsch angesagt, weil es sich eigentlich um Siegfried Lorenz handelt, der da singt. Aber trotzdem, die Ansage nehmen wir noch mit, oder? Wir befinden uns in der Sprechfunksendung mit Jürgen Kuttner. Und das Lied, was ich Ihnen jetzt singe, ist das erste Lied aus dem Zyklus Die Winterreise von Franz Schubert. Es wird gesungen von mir, Peter Schreier. Es wird leider nicht von Peter Schreier gesungen, sondern eben von Siegfried Lorenz. Kann man nichts machen, aber immerhin eine schöne Ansage von Peter Schreier. Wa? Tschüss. Eine Zeit.